sul tema appunto che riguarda l'importanza del Consiglio Aulico per l'Italia imperiale e quindi un tema che coinvolge, diciamo, tutti gli interessi dell'Istituto nel modo più alto possibile. Un secondo motivo appunto di così di onore per noi è di avere tra di noi nel professor von Aretin, il direttore dell'Istituto für Europäische Geschichte di Magonza, e quindi l'istituto così noto e così affermato, a cui posso dire fin direi dai primi passi della nostra nascita abbiamo guardato come una specie di fratello maggiore lontano da imitare, sia pure nei limiti delle nostre possibilità, per questo, diciamo, impegno non retoricamente europeo, non di maniera, ma proprio l'impegno di agire concretamente, ecco, per una considerazione del passato europeo in funzione, anche se non in modo condizionato, appunto, dell'Europa di oggi. Ecco, l'Istituto di Magonza credo che sia proprio nato con questa caratteristica, insomma, di impegno scientifico e d'attualità nello stesso tempo. Non leggo le numerose lettere, i telegramma, quello del Presidente della Regione in primo luogo, Commissario del Governo e altri colleghi docenti che non hanno potuto intervenire a questo seminario per problemi ovvi, insomma, essendo questo per l'Italia un periodo ancora più complicato del consueto. Ormai è difficile dire in Italia quali sono i periodi più complicati di altri, ma certamente questi giorni, diciamo, sono abbastanza. Per non annoiare il pubblico, e quindi così sono solo testimonianze di questo interesse che c'è stato anche fra coloro che non hanno potuto essere presenti per la riunione di oggi. Professor Fanare, grazie. Grazie. Ich möchte mit diesem Vortrag und hoffe langsam zu reden, damit Sie mich verstehen, einen Versuch machen, zu zeigen, was ich eigentlich bei diesem ganzen Thema Reichsitalien im 16. und 17. Jahrhundert untersuchen will. Es sind ja inzwischen viele Studien über die deutsche Reichsverfassung erschienen, zum Teil habe ich selber daran mitgearbeitet. Es gibt aber bis hinein in das Jahr 1809, warum in das Jahr 1809 kann ich Ihnen nicht erklären, engste Beziehungen zwischen Italien und dem Reich. Und ab 1614, einer Wahlkapitulation, sind die Untertanen italienischer Reichslehen gleichzeitig Reichsuntertanen. Sie haben also, wenn man heute sagen würde, die Reichsbürgerschaft, was nichts bedeutet hat, aber es gab sie. Das Problem ist, dass es über diese Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts nicht wenige Akten, sondern Gebirge von Akten gibt. Jedes Mal, ich komme mir vor wie jemand, der an einen Sandhaufen zu schaufeln beginnt, und wenn er eine Schaufel hineintut, fällt das Dreifache nach von dem, was er vorher gehabt hat. Es sind nicht zu wenig Akten, es sind zu viele. Und wenn Sie die italienischen Archive besuchen, so sind die italienischen Archive voll von Akten über diese Lehensbeziehungen, die bislang im Schatten der Forschung geblieben sind. Innerhalb des kaiserlichen Verwaltungsapparates sind es zwei Gremien, die sich mit diesen Lehen in Italien befassten. Das eine war der Reichshofrat und das andere ist die Hofkammer. Während die Interessen der Hofkammer darauf ausgingen, aus Italien, auf welchem Wege auch immer, Geld zu verschaffen, ist dem Reichshofrat die Aufgabe übertragen, die Rechtsbeziehungen mit Italien zu regeln. Über Reichsitalien gibt es im Reichshofrat Bestände, die ein Mensch gar nicht durchsehen kann. Das sind einmal die Reichslehensakten, die aus dem 15. Jahrhundert bis zum Jahr 1809 vollständig erhalten sind. Das ist eine erstaunliche Feststellung, weil nämlich der Reichshofrat immer behauptet hat, nicht zu wissen, was es an Reichslehen gibt. Er hätte eigentlich nur in diesen Reichslehensakten nachschauen müssen. Es sind hier die Unterlagen für etwa 204 italienische Reichslehen vorhanden. Für die italienische Regionalforschung ist hier unschätzbares Material vorhanden, das bisher nicht verwendet worden ist. Die Investitur in den Investiturbriefen ist nämlich eine genaue Geschichte jedes Reichslehens enthalten. Erst ab 1680 hat man sich auf die vorhergehenden Investiturakten bezogen und hat nicht noch einmal die ganze Geschichte des Reichslehens erzählt. Diese Investiturakten sind bis zu 100 Seiten dick. Eine ganz, ganz dicke Angelegenheit. Zum Zweiten ist es die Akten der Judicialia Latina, also der Rechtsakten lateinischer Expedition. Warum etwas im Reichshofrat zu der lateinischen Expedition gehört, kann ich Ihnen nicht erklären. Denn es gibt eine ganze Reihe von deutschen Reichslehen, wie etwa Konstanz, Augsburg, Zollern, die auch zur Judicialia Latina gehören, aber natürlich sind hier in allererster Linie die italienischen Akten. Und da sind etwa 5000 Prozessakten vorhanden, die bislang niemand angeschaut hat und die anzusehen verzweifelt ist. Hier sind aber auch zu 4/5 Bezüge für Reichsitalien. Diese Akten enthalten die eingehenden Reichshofratsgutachten über die italienischen Lehen. Das macht die Sache noch ein Stückchen mühsamer, weil es gibt keinen Reichshofratsgutachtenbestand, wie man geglaubt hat, oder wie ich geglaubt habe, wie auch das Wiener Archiv geglaubt hat, sondern die Gutachten liegen in den Akten selber. Sie sind ein äußerst lebendiges Zeugnis für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Reichshofrat und Reichsitalien im 16., 17. und insbesondere im 18. Jahrhundert. Hier liegen die Akten der Zivil-, Erbschafts- und der Untertanenprozesse. Es liegen aber auch die Kriminalprozessakten hier, wegen Mord, Falschmünzerei, Raub und ähnlichen Delikten. Und während das Verhältnis zwischen Kriminalakten und Zivilakten heute etwa 1:4 ist, also 4 Zivilakten, 1 Kriminalakten ist doch das Verhältnis 1:1. Diese Reichslehen waren Schlupfwinkel von Banditen, da ist überhaupt kein Zweifel dran. Das dritte Bestand ist das Reichsfiskalarchiv. Der Reichsfiskal war der Mitarbeiter des Reichsplenipotentiarius oder des Reichskommissars, das heißt für die Reichsbehörde in Italien. Die Bestände des Reichspotentiarius und die des Reichsfiskals sind relativ klein, soweit sie in Wien sind, aber unendlich wichtig. In Mailand ist im Staatsarchiv im Gebäude des Senats das Plenipotenzarchiv erhalten. Es gilt aber nur für das 18. Jahrhundert. 1702 ist das Archiv geflüchtet worden in die Schweiz und ist offensichtlich nur mit ganz wenigen Beständen zurückgekommen. Fast alle nord- und mittelitalienischen Archive besitzen Bestände über das Verhältnis dieser Länder zum Reich. Eine Geschichte dieser Beziehungen, und darum geht es mir eigentlich, lässt sich aber nur von den Wiener Zentralbehörden her schreiben. Das wusste auch der italienische Historiker Salvatore Pugliese, der 1932 ein Buch Le prime strette dell'Austria in Italia schrieb, das aber nicht auf die Frage der Reichslehen ausgeht, sondern eigentlich darauf, dass der Kaiser als Herrscher Österreichs in Italien große Einnahmen hatte. Es hat aber in Wien nur das Plenipotenzarchiv und einen Teil des Hofkammerarchivs benutzt. Das heißt, die Arbeit von Pugliese ist heute die beste Quelle für diese Fragen, aber sie ist unvollständig. Pugliese hat in seinem Buch keine Darstellung der kaiserlichen Behörden gegeben und ich will nun versuchen, einige Betrachtungen über das Verhältnis des Reichshofrats zu Reichsitalien zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu geben. Warum zu Beginn des 17. Jahrhunderts? Kaiser Rudolf II., der in allen deutschen Darstellungen immer sehr schlecht wegkommt, war ein Finanzgenie, das ist überhaupt kein Zweifel dran. Und er hat aus Italien mehr Gelder gezogen, wie einer vor ihm und wie einer nach ihm. Und daher sind diese Beziehungen zu dieser Zeit besonders intensiv. Der äußerliche Grund ist, dass durch die Besetzung des Reichslehens Finale durch die Spanier 1570 zwischen den beiden habsburgischen Linien ein Konflikt ausbrach, der sich von Jahr zu Jahr verschärfte. Zum anderen war man in Prag durch Berichte des Reichsfiskals Stefan Engelmeier auf die Idee gekommen, aus den Reichslehen in Italien, Zitat, eine schöne Summe Geldes einzuziehen. Diese schöne Summe Geldes ist bis zum Ende des Reiches immer wieder aus Italien gezogen worden. Es gibt eine Aufstellung, die ich im in dem Hofkammerarchiv gefunden habe, über die Einnahmen Josefs II. Als Kaiser. Und das sind 2/3 seiner Summen, die kommen aus Italien, nicht aus dem Reich. Man war damals, 1597, so optimistisch in Wien zu glauben, von den kleineren Vasallen die Hälfte eines Jahreseinkommens als Türkenhilfe einziehen zu können. Das hat sich natürlich sehr schnell als Illusion erwiesen. Man hat in Wien aber auch keine Unterlagen gehabt, wer wie viele Untertanen hatte, wie viele Feuerstellen und alle diese Grundlagen, die notwendig waren. Der dritte Grund war die Unzuverlässigkeit des kaiserlichen Kommissars Graf Beccaria, der seit 30 Jahren in Italien tätig war, ohne dass seine Tätigkeit Spuren hinterlassen hätte. Gegen ihn waren mehrfach wegen seiner Verwaltung von Gütern, die den Caretto gehörten, Untersuchungen eingeleitet worden, ohne dass Beccaria je bereit war, darüber abzurechnen. Diese sind erst nach langem Hin und Her 1618 zu Ende geführt worden, wobei Beccaria eine nicht näher bezifferte und nicht näher feststellbare Summe an die Hofkammer überwiesen hat. Schon in den Schilderungen Engelmeyers wird der Ernst der Lage erkennbar. Einerseits mischten sich die Spanier in die Reichslehensachen ein und zerstörten damit die Autorität des Kaisers. Andererseits waren die kleinen Lehen, wie Engelmeyers wortreich schildert, Schlupfwinkel für Räuber und Banditen geworden, Zitat, die hier Mord und Totschlag sinnen und die Untertanen quälen. Engelmeyers Idee, eine kaiserliche Oberhoheit in Italien über ganz Italien nach dem mittelalterlichen Vorbild zu errichten, ist eine Utopie gewesen. Jedoch hat der kaiserliche Reichshofrat beschlossen, in allen kaiserlichen Archiven nach Akten über Italien nachzuforschen. Allen Vasallen, die die Investitur nicht erneuert hatten, sollte mit Einziehung ihrer Lehen gedroht werden. Solange Philipp II., König von Spanien, lebte, ist das Ganze eine friedliche Rivalität gewesen. Sein Sohn Philipp III. Von Spanien schafft eine ganz neue Situation. Er war fest entschlossen, die kaiserliche Lehnsordnung in seine Hand zu bekommen. Das ist zum Teil beruht auf Urkunden, so hat rechtlich gesehen eine Urkunde König Wenzels aus dem Jahre 1399 eine Handhabe gegeben, die die Lehen der Lunigiana unter mailändische Oberhoheit stellt. In den 5 Urkunden, die Karl V. seinem Sohn Philipp über das Herzogtum Mailand ausgestellt hat, hat er betont, dass die Lehen in der Lunigiana, also das Gebiet zwischen Viareggio und La Spezia, künftig ohne Zwischeninstanz direkt dem Kaiser unterstehen sollten. Doch war die Gültigkeit dieser Urkunde von König Wenzel nicht bestritten worden. Es gab auch sehr praktische Gründe, die ein Eingreifen der Spanier in den Augen Philipps III. Notwendig machten. Die Reichslehen lagen häufig an strategisch wichtigen Punkten. Und zwar ist das so eindeutig, dass wenn die Burgen im 17. Jahrhundert noch Festungen gewesen wären, der Kaiser ganz Nord- und Mittelitalien hätte beherrschen können. Man muss einmal durch die Gegend fahren, um zu sehen, dass an den strategisch wichtigen Punkten diese Reichslehen waren. Wollten die Spanier die strategisch wichtige Küstenstraße Rom-Genua sichern, so musste man die Bürger vor Räubern und Banditen schützen. Das geschah am wirkungsvollsten, indem man sich die Oberhoheit des Reiches übertragen ließ und sich die Schlösser unterwarf. Am 19. Januar 1600 wurde Graf Fuentes Gouverneur von Mailand und mit ihm beginnt nun der Versuch Philipps III., dieses Reichs Italien als einen Teil der spanischen Herrschaft an die ältere Linie der Habsburger zu bekommen. Wenig später kamen die ersten Warnungen der italienischen Fürsten in Prag, die Spanier wollten das Lehenswesen ganz in ihre Hand bekommen. Gleichzeitig verschärften sich die diplomatischen Beziehungen. Philipp III. Weigerte sich, den kaiserlichen Gesandten Kevenhüller zu empfangen, solange dieser nicht aufhörte, sich über das Vorgehen der Spanier in Italien zu beschweren. Zwischen den Spaniern und den Kaiserlichen ist in dieser Zeit ein Verkehrston, der nicht mehr höflich ist. Die Kaiserlichen schreiben vom widerwärtig spanisch ungeziefert und die Spanier schreiben über die Kaiserlichen von den widerwärtigen Lutheranern, die als Ketzer längst alle aufgehängt und verbrannt gehört, auf Deutsch gesagt. Gleichzeitig sind in Prag neue Übergriffe bekannt geworden. Das alles war nicht geeignet, den störrischen, wunderlichen und eigensinnigen Kaiser Rudolf II. Zum Nachgeben zu zwingen. Ganz im Gegenteil. Er schickt nun den Hofrat Paul Garzweiler nach Italien und seine Instruktion beauftragt ihn in allererster Linie, neue Geldquellen aus Italien zu erschließen. Als zweites sollte er nähere Erkundigungen über das Vorgehen der Spanier einholen und als drittes, das war das Schwierigste, sollte er die Rechte des Reiches in Italien sichern. Es ist hier nun nicht der Raum, die Garzweiler Mission im Einzelnen zu schildern. Über die Garzweiler Mission gibt es eine italienische Arbeit, die sehr eingehend und sehr gut ist. Und es gibt von Herrn Rill in Wien, dem Archivar, zwei sehr gute Aufsätze über die Mission Garzweiler. Aber das Ergebnis davon war folgendes. Garzweiler erlebte in der Lunigiana bei den Malaspina, wie die Spanier brutal die ihnen strategisch wichtig erscheinenden Burgen eroberten und ihre Inhaber zwingen, die Lehen von Spanien zu nehmen. Er erlebt aber auch die Willkür einiger Lehensherren gegenüber ihren Untertanen. Und es wird ihm klar, dass zwischen beiden ein enger Zusammenhang besteht. Nur wenn der Kaiser in der Lage war, seine Untertanen zu schützen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, konnte die Lehensordnung des Reiches gerettet werden. Und daraus erwuchs nun sein Vorschlag, einen ständigen Kommissar für Italien zu ernennen, an den sich die Vasallen und die Untertanen wenden konnten. Von den 5000 Prozessakten, die in Wien liegen, sind ungefähr 1500 Untertanenprozesse. Das heißt Beschwerden der Untertanen über ihre Herren. Und das sind an sich mit der interessanteste Bestand überhaupt. Der Herzog von Massa wurde der Erste in einer Reihe von Plenipotentiarien. Finanziell ist die Garzweiler Mission ein Fehlschlag gewesen, er konnte kaum die Unkosten seiner Reise decken. Insgesamt gesehen aber ist mit der Mission Garzweiler das Verhältnis des Kaisers zu Italien auf eine neue Basis gestellt. Garzweilers Endbericht galt lange als die zuverlässigste Unterlage überhaupt und der deutsche Staatsrechtslehrer Johann Jakob Moser hat 1747 diesen Garzweilerschen Bericht noch einmal veröffentlicht in seinem Buch Einleitung zum Reichshofratsprozess. Johann Jakob Moser ist in Wien als allererstes mit der Frage befasst worden, gehört Toskana zum Reich oder gehört Toskana nicht dazu? Und es ist mir unbegreiflich, aber es ist so, er hat ein ungefähr 320 Seiten dickes Gutachten geschrieben, in dem er beweist, dass Toskana zum Reich gehört. Er hat zwei Jahre später ein Buch veröffentlicht, in dem er schreibt, dass Toskana nicht zum Reich gehört. Und er hat später ein Buch veröffentlicht, wo er sagt, es sei zwar kein Reichslehen, aber es gehöre zum Reich. Wie das geht, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, er hat seine Meinung öfters geändert. Aber für unser Thema ist nun interessant, dass der Reichshofrat beginnt, sich auf die Berichte von Garzweiler zu berufen. Das erste Gutachten vom Januar 1604 hat sich erhalten und zunächst einmal loben die Reichshofräte, dass sich Garzweiler nicht in den Streit mit den Spaniern um Stellanello und Calisano eingemischt hat, weil die beiden Lehen wie Finale und Piombino von den Spaniern mit Gewalt eingenommen worden wären und diese nicht gestattet hätten, den Untertanen zu Hilfe zu kommen. Sodann wurden von Garzweiler 13 Lehen genannt, die seit Jahrzehnten keine Investitur mehr empfangen haben. Es ist Garzweiler gelungen, und der Reichshofrat bestärkt ihn darin, in diesen Fällen, selbst bei zweifelhaften Lehen, die Lehenshoheit des Reiches durch eine Neuinvestitur zu festigen. In seinem Gutachten vom 23. Januar 1604 beschloss der Reichshofrat, dem Investiturverfahren eine neue Ordnung zu geben. Bislang musste ein Agent entweder in Prag oder in Wien den Antrag stellen. Das war ein sehr mühsames Verfahren, wurde auch oft vergessen. Künftig sollten die neu ernannten Plenipotentiarien die Anträge schriftlich entgegennehmen und nach Prag weiter oder Wien weiterleiten. Dort sollten die Investiturkunden ausgestellt und dem Kaiser wieder zugeschickt werden und dem Kommissar wieder zugeschickt werden. Ein ganz wichtiger Punkt in Garzweilers Berichten war die Rechtssicherheit der Vasallen und Untertanen. Es war auch dem Reichshofrat klar geworden, dass hier ein schneller Wandel nicht zu erreichen war. Man hoffte, durch einen ständigen Kommissar die Rechtssicherheit verbessern zu können. Wie denn heißt es hier, die Hofkammer, je länger je mehr erfährt, dass bloß aus Verzug der Justitia, seiner Majestät und dem Reich viele ansehnliche Lehen verloren gehen. Eines war aber klar, Solange der Konflikt mit den Spaniern andauerte, waren weder die italienischen Lehen in größerer Abhängigkeit vom Reich zu bekommen, noch in Justizsachen wirklich viel zu erreichen. Dies geht auch aus dem Gutachten hervor, dass der Reichshofrat nach der Rückkehr Garzweilers 1605 erstellt. Garzweiler zählte alle ihm bekannt gewordenen Übergriffe der Spanier auf und schließt diese über Seiten in die Liste mit den Worten: Die Hispanier haben sich in ihrem Einfall in die kaiserlichen Lehen nicht allein wieder alles recht, sondern ganz unchristlich und unmenschlich gezeigt, weshalb Remedur hoch vonnöten. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, ob man Remedur übersetzen kann ins Italienische. Also das müsste eine Leistung ihrer Sekretärin sein. Er betonte, und der Reichshofrat übernahm diese Anregung, dass sich die kaiserlichen Lehen nur bei einer Verbesserung der Justiz überhaupt erhalten ließen. Eine Einführung von Zöllen widersprach er, weil diese nicht durchzusetzen seien. Die Reichsvasallen seien zu klein, um einen neuen Zoll errichten zu können. Auch die kaiserliche Bestätigung würde da nichts ausmachen. Er befürwortete dagegen eine Herdsteuer, für die er Unterlagen mitbrachte. Und diese Unterlagen geben ein einigermaßen zuverlässiges Bild über die Bevölkerung in Reichsitalien im 16. und 17. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, denn diese sind sehr gut und sehr genau geführt worden. Sehr stark wurde aber von ihm und vom Reichshofrat betont, dass man gegen die Spanier nichts ausrichten würde. Deshalb ist der Ausgleich des Konflikts im Oñate-Vertrag von 1617 für Italien besonders wichtig. Dieser Oñate-Vertrag ist ja immer also ein uninteressanter Vertrag bezeichnet worden, weil die eigentlichen Bestimmungen des Oñate-Vertrags, die nämlich über Elsass gingen und alles andere Dinge, niemals in Kraft getreten sind. Der Vertrag ist genannt nach dem spanischen Gesandten am kaiserlichen Hof Oñate. Philipp III. Hat 1614 den Anspruch auf die Kaiserkrone erhoben. Die beiden Brüder Rudolf und sein Kaiser Matthias waren kinderlos. Matthias hatte schließlich eingewilligt, dass sein Neffe Ferdinand, der spätere Ferdinand II., als sein Nachfolger benannt wird. Und nun der Verzicht auf die Kaiserkrone. Hat sich Philipp III. Im Oñate-Vertrag durch die Übertragung der strittigen Lehen Finale, Piombino und Malgrate honorieren lassen. Damit war sehr viel Konfliktstoff zwischen den beiden habsburgischen Linien beseitigt. Malgrate, um das sich 1604 Garzweiler sehr bemüht hat, war 1609 von Cesare Malaspina vom Reichshofrat wegen der Ermordung seines Vaters und anderer Verbrechen abgesprochen worden. Es gibt über diese Geschichte eine Art Galgenroman, also einen Roman, der so etwa an den Simplicissimus erinnert, über diesen Cesare Malaspina in der Lunigiana. Es ist eigentlich eine sagenhafte Gestalt geworden, obwohl er alles andere wie sympathisch war. Er hat seine Burg Malgrate mit zwei Bauern und einer Tochter durch 6 Wochen verteidigt. Und diese Heldentat ist in dieser Gegend heute noch völlig unvergessen. Die Spanier hatten das aber, als sie das Lehen bekamen, bereits vorher besetzt. Der Oñate-Vertrag bedeutet in dem Verhältnis der beiden habsburgischen Linien eine Zäsur. Während die meisten Bestimmungen wie die Abtretung des Elsass an die Spanier nicht in Kraft traten, bedeutet der Oñate-Vertrag zunächst eine Entspannung im Verhältnis der beiden habsburgischen Linien. In Italien war das freilich mit der Preisgabe der kaiserlichen Position erkauft. Für Ferdinand war aber die Versöhnung mit den Spaniern angesichts der deutschen Verhältnisse wichtiger als die Erhaltung der Reichsrechte. In der Korrespondenz des Reichshofrats mit dem Reichsfiskal Dr. Wenzel schwang die ganze Enttäuschung darüber mit, dass der Kaiser die italienischen Verhältnisse an die Spanier verraten hat. Besonders ärgerlich war das bei Piombino, und das sind nur die zwei Beispiele, die ich bringen will, um Ihnen zu zeigen, wie so ein Prozess geht. Die Appiani waren 1601 mit Jakob VI. Von Piombino ausgestorben. Rudolf II. Hat nun die bedenkliche Praxis eingeführt, freigewordene Lehen gegen erhebliche Summen zu verkaufen. Mit diesem Verkauf erlosch zwar die Lehenshoheit des Reiches nicht, aber gegen das Verfahren hatte der Reichshofrat mehrfach Bedenken erhoben. Im Fall Piombino war nun Kaiser Rudolf II. Besonders ungeschickt verfahren. Er wollte zuerst 150.000 Gulden haben, steigert dann die Summe auf 2 Millionen, eine unglaubliche Summe. Und diese Summe konnte nur einer aufbringen, der Großherzog von Toskana. Gerade dem wollten die Spanier es aber unter keinen Umständen geben. Die Bemühungen um Piombino beim Großherzog von Toskana beginnen ja unter Karl V. Karl V. hat einmal dem Großherzog Cosimo die Piombino versprochen, hat es nie eingehalten. Diese ganze Geschichte hat auch Ressentiments gehabt, das war eine ganz unglaubliche Geschichte, dass sich Rudolf II. Zu dieser Dummheit hat hinreißen lassen. Der Oñate-Vertrag hat dann diese Sache beendet. Philipp III. Hat das ganze Frage der Nachfolge in Piombino an sich gezogen und hat dann wieder eine Nebenlinie der Appiani damit verliehen. Aber Piombino ist wie Siena ein Afterlehen geblieben. Das heißt, hier hat sich eigentlich das Modell gezeigt, das die Spanier angestrebt haben. Dass der König von Spanien, das wäre das gewesen, was Philipp II. Wollte, alle italienischen Reichslehen als Vasall bekommt und dass er dann es weiterverleiht an die einzelnen italienischen Herren, sodass die Spanier als die Oberhoheit erschienen wären. Das ist nur in Piombino gelungen. Das zweite Beispiel, dass sowohl die Haltung der Spanier gegenüber dem Kaiser wie das unter Rudolf II. Eingeschlagene Verfahren und die Stellung des Reichshofrates beleuchtet, ist das Reichslehen Correggio. Ich hätte noch ein paar nennen können, aber ich glaube, dass Correggio wirklich ganz interessant ist. Correggio war ein relativ großes Lehen, war schon 1590 von Reichsfiskal Engelmeier als ein Lehen bezeichnet worden, das unter Umständen an den Kaiser zurückfallen könne. Hier war nun 1592 dem Kaiser ein höchst anrüchiges Geschäft angeboten worden, dessen Diskussion allein schon ein bezeichnendes Licht auf das Vorgehen Kaiser Rudolf II. Wirft. Camillus Graf Careggio war ohne eheliche Nachkommen. Sein Neffe Hieronymus erbot sich nun das Lehen für die stattliche Summe von 150.000 Silberkronen zu kaufen. Er wollte die Summe in Raten zu je 4.000 Silberkronen zahlen. Als Vermittler trat Kardinal Correggio auf, der seinen Anteil an dem Erbe bereits seinem Neffen Hieronymus überlassen hatte. Die Frage der Kardinäle dieser kleinen Reichslehen ist eine Sache, die einmal noch untersucht werden muss und die eine der ganz wichtigen Dinge ist, denn diese kleinen Vasallen haben zum Teil über Brüder oder Onkel, die Kardinäle waren, in Rom einen erheblichen Einfluss gehabt. Hieronymus hat dann sein Angebot gesteigert, nachdem er eine erste Rate von 4.000 Silberkronen hinterlegt hat. Er bot nun jährlich 12.000 Silberkronen in Halbjahresraten an, wenn er das Lehen Correggio sofort übernehmen könne. Nun ließ der Reichshofrat über den Reichsfiskal, den Inhaber des Lehens, Camillus, vernehmen, der natürlich über das Ansehen nicht begeistert war, sondern es striktestens ablehnt. Er sagt, erstens ist ein solcher Vertrag zu Lebenszeiten unerhört. Zum Zweiten habe er einen kleinen Sohn, Johann Syrium, dessen Erbrechte zwar strittig seien, wo aber vor der Entscheidung darüber nichts verkauft werden könne. Im Übrigen sei es aber dem Reichsrecht zuwider, ein Lehen außerhalb der engeren Familie zu verkaufen. Dagegen stünden außerdem die Familienverträge. Und nun hat der Reichshofrat noch einmal den Fürsten Ostiliani, der als Reichskommissar in dieser Sache tätig war, als eine Art Vermittler bestimmt und hat ihn neben den Kardinal Correggio gesetzt. Dieser Ostiliani riet nun dringend, das Geschäft abzuschließen, da es sonst nicht so leicht sein würde, eine solche Summe Geldes aus Italien zu erhalten. Der Sohn Camillus Sirius sei unehelich, er sei also nicht erbberechtigt, das ist nach italienischem Recht nicht der Fall war. Nach italienischem Recht konnte man waren uneheliche Fürstensöhne erbberechtigt. Auch die mit der Mutter nach der Geburt geschlossene Ehe ändere daran nichts, da sie nicht ebenbürtig sei. Die Familienverträge seien aber bei einem Lehen, das in direkter Linie vererbbar sei, absolut ungültig. Der Reichshofrat stimmt dem im Ganzen zu, hielt aber das Geschäft zu Lebzeiten des Besitzers einfach für nicht ausführbar. Solche Verträge seien nach Reichsrecht, Zitat, zu Recht klar und ausdrücklich als null und nichtig verboten. Zitat zu Ende. Camillus bot sich dann 15 Jahre später ohne Erfolg um die Anerkennung des Erbrechts seines Sohnes bemüht. Die ganze Frage wurde 1612 beim Tod des Camillus Correggio wieder akut. Diesmal war man fest entschlossen, Correggio als erledigtes Reichslehen einzuziehen und hier einen schönen Gewinn zu machen. Da Johann Sirius nicht noch minderjährig war, wurde ihm ein Kurator zur Vertretung seiner Rechte bestellt. Dieser Kurator war der Dekan der juristischen Fakultät in Wien. Dann hat der Plenipotentiarius für Italien, Fürst Castiglione, den Auftrag bekommen, von dem Lehen Besitz zu ergreifen, ein genaues Inventar anzulegen und die Huldigung der Untertanen entgegenzunehmen. Castiglione war nun vorsichtig genug, ehe er irgendetwas gemacht hat, den spanischen Gouverneur in Mailand zu verständigen. Das Lehen Correggio war an die Spanier hoch verschuldet und das Schloss von spanischen Truppen besetzt, was man damals erst in Wien erfahren hat. Castiglione berichtete nach Wien, wo der Reichshofrat dafür war, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Da der junge Johann Sirio Correggio die Protektion Spaniens genieße, so sei es besser, ihm die Investitur zu erteilen, was ohne Nachteil für das kaiserliche Ansehen geschehen könne, da Castiglione noch nicht tätig geworden war. Allerdings verwahrt sich der Reichshofrat gegen einen von dem Vormund des Johann Sirio von der juristischen Fakultät der Universität Ingolstadt bestellten Rechtsgutachten, das dem Kaiser die Rechte absprach, sich in Lehenssachen überhaupt und allein zu entscheiden. Diese Geschichte spielt hinein in die Staatsrechtsliteratur zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Ich habe es hier ausgeklammert und dann wäre ein kleiner Vortrag für sich gewesen, wie weit der Kaiser Lehensherr war. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem. In Wien war das nie zweifelhaft. Aber natürlich für die Gegner des Kaisers, und dazu gehörte der Maximilian von Bayern, da war das durchaus zweifelhaft. Der Kaiser hat sich dann in München beschwert und protestierte beim Gouverneur von Mailand, dass er die kaiserlichen Entschließungen behindert habe. Im Ergebnis aber war man dann doch den Vorschlägen des Reichshofrats gefolgt und am 20. Januar 1615 erhielt dann Johann Sirius die Investitur gegen eine erkleckliche Summe, gab man ihm den Fürstentitel und das Privileg der Primogenitur. Auch die Frage der Primogenitur habe ich jetzt zunächst ausgegangen. Karl V. hat allen italienischen Vasallen aufgetragen, die Primogenitur einzuführen. Das haben nur wenige getan, aber bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ist das dann überall durchgeführt worden und das 18. Jahrhundert, das überhaupt unter ganz neuen Auspizien beginnt, wobei das 18. Jahrhundert dann das Jahrhundert ist, wo die italienisch-österreichischen Beziehungen mit am stärksten sind, da ist dann diese Primogenitur durchgeführt gewesen. Auf diese Art hatte man in etwa die Summe wieder erinnern, die man ursprünglich durch das Einziehen des Lehens zu erhalten gehofft hat. In der Schärfe des Protestes in Mailand schwingt noch der alte Kampfgeist, man verwahrt sich, im Grunde achtet man aber nur darauf, dass die Formen gewahrt bleibt, dass der Kaiser seine Rechte nicht verliert, dass man aber wenn möglich niemand protestiert und niemand dem Kaiser, der seine Rechte nicht durchsetzen kann, nicht in Schwierigkeiten bringt. Trotz der Haltung der Spanier hat man am Ende Geld aus der Sache gezogen und das war in Wien das Wichtigste. Und nicht weniger wichtig war, wie die Hofkammer bemerkt, dass man den hitzigen Johann Sirio nicht ganz auf die spanische Seite getrieben hat und ihn veranlassen konnte, die Investitur zu nehmen. Damit waren aber die Schwierigkeiten mit dem Reichslehen Correggio noch nicht zu Ende. Sie nahmen von der relativ hohen Summe ihren Ausgang, die Johann Sirio für die Investitur bezahlen musste und die ihn zwang, das Lehen teilweise an die Spanier zu verpfänden. Die Fortsetzung dieses Streits geschah dann im Rahmen eines gesteigerten Interesses Kaiser Ferdinands II. An Italien. Die Revolution in Böhmen war zu diesem Zeitpunkt niedergeschlagen. Der Winterkönig war nicht nur aus Böhmen, sondern aus der Kurpfalz vertrieben. Der Kaiser war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und in dieser Situation traf der Bericht eines Notars aus Mailand ein, der mit dem Reichsfiskal Wenzel befreundet war. Er schrieb, es gebe in Italien viele verschwiegene Reichslehen, die man zu Kontributionen heranziehen könne. Am 13. Juni 1622 befasst sich der Reichshofrat mit der Sache und ist diesmal wesentlich vorsichtiger als ein Vierteljahrhundert zuvor. Er verwies auf den Garzweiler-Bericht von 1605, beschloss aber eine Kommission aus den Reichshofräten Harrach, Strahlendorf und dem Sekretär Questenberg zu bilden, die die lateinische Registratur und alle Lehensakten nach verschwiegenen Reichslehen durchsehen sollten. Nach einem halben Jahr, am 4. November 1622, legte Questenberg das Ergebnis seiner Nachforschungen vor, zu der auch die kaiserlichen Kommissare Fürst Valditaro und den Marchese Piero Maria Gonzaga herangezogen hatte. Man hat also nicht nur in Wien geforscht, sondern man hat auch in Italien selber zwei wichtige Fürsten herangezogen. Questenberg hat insgesamt 11 Lehen entdeckt, von denen sich 4 nicht mehr verifizieren ließen. Bei 3 Lehen besaßen die Vasallen keinen Erben, sodass man annehmen konnte, dass sie zurückfallen. Es waren dies die Lehen Baido und Campiano, der Fürsten Landi, und das Lehen San Cristoforo, des Grafen Ambrosio Doria, und das Lehen Correggio, und das, dieses, von dem ich gerade gesprochen habe. Das Lehen Valditaro, der Fürsten Doria Landi, und das Lehen Edificio, der Malaspina, seien auf Betreiben des Papstes vom Herzog von Parma in Besitz genommen worden, der 1597 nach Comacchio, auch Comacchio, widerrechtlich an sich genommen hat. Da muss ich jetzt etwas einschieben. Das Lehen Valditaro ist 1594 auf Betreiben des, 97 auf Betreiben des Papstes weggenommen worden. Der Prozess dauerte genau 150 Jahre und 1747 haben sie die Valditaro wieder bekommen. Also es hat lange gedauert, aber dann ging es dann doch. Die ganze Frage Comacchio hat ja dann zu dem letzten Krieg zwischen Papst und Kaiser geführt und es ist überhaupt kein Zweifel, dass der Kaiser in diesem Streit recht hatte, nur hat er es nicht gewusst. Er hat es nicht geahnt und hat sich vom Papst in dieser Sache, glaube ich, übers Ohr hauen lassen. Da wegen der Lehen Baido und Campiano sowie wegen Cristoforo bereits am Reichshofrat über die Sukzession verhandelt wurde, konzentriert sich das Interesse nun wieder auf das Correggio. Hier hatte inzwischen Johann Sirio die Herrschaft angetreten. 1621 verdichteten sich die Nachrichten, sein allzu ausschweifender Lebenswandel habe ihn an den Rand des Grabes gebracht. Also ich weiß zwar nicht, wann der geboren ist, aber der muss so Mitte 20 gewesen sein. Johann Sirio war kinderlos, er besaß nur einen Bruder aus einer unehelichen Verbindung seines Vaters. In der sicheren Erwartung von der Nachricht von seinem Tod haben sich zwei Institutionen nun die Kommission im Lehen Correggio bemüht. Das eine war der Herzog von Mantua, er hat sich Ende September um eine Kommission für die Einziehung des Lehens bemüht. Der zweite war der Reichshofrat selber, der nun erreichen wollte, dass, ich zitiere, in futuro nicht Not wäre, die Salvaria jedes Mal bei der Hofkammer mit der Verlierung von Zeit und der Versäumnis Eurer Majestät berechtigten Geschäften verdrießlich zu sollizitieren. Das ist nicht zu übersetzen, dieser Satz, das gebe ich zu. Es heißt eigentlich, der Reichshofrat wollte eine Herrschaft in Italien haben, das sein Gehalt garantiert. Offenbar war die Gehaltszahlung an die armen Reichshofräte doch sehr stocken gegangen. Und er hat nun zwei Wege vorgeschlagen, entweder das Fürstentum dem Reichshofrat direkt zu übertragen oder es zu verkaufen und aus dem Erlös dem Reichshofrat eine Pension auszusetzen. Bei dieser Interessenlage verwundert es nicht, dass der Reichshofrat den mantuanischen Vorschlag als höchst gefährlich erklärt. Da der Herzog von Mantua ein Franzosenfreund und den Spaniern verhasst sei, würden die Spanier eine solche Kommission kaum zulassen. Der Kaiser lehnte allerdings den Vorschlag, Correggio dem Reichshofrat zu geben, ab, und zwar, weil es mit den Gebräuchen des Landes nicht in Einklang zu bringen sei. In der ganzen Zeit, in der die Reichslehen in Italien existierten, ist nie, es ist nur zweimal ein Deutscher mit einem italienischen Reichslehen belehnt worden und beide Male hat er es nicht bekommen. Das dann hat dann Gründe gehabt, aber man hat jedenfalls nicht versucht, hier eine verdiente österreichische Beamte mit italienischen Reichslehen zu versorgen. So ist schließlich auf Vorschlag des Reichshofrats der Marchese Pyro Maria Gonzaga, Marchese von Vescovato, mit der Besitzergreifung von Correggio beauftragt worden. Diesmal erfolgt zum zweiten Mal kein Einspruch der Spanier. Das Lehen wird schließlich an Don Sirio Correggio, einen Vetter des vorigen Besitzers, gegen die Zahlung einer stattlichen Summe von 180.000 Gulden verliehen. Diese Summe war nun aus dem Lehen so schnell nicht herauszubekommen. Und Don Sirio wandte sich an die Spanier, die ihm die Summe vorstreckten. Die Belastungen waren aber so hoch, dass Don Sirio auf die Idee kam, sich Geld durch Falschmünzerei zu verschaffen. Die Falschmünzerei in Italien ist in diesen Lehen eine ganz wichtige Sache. Und zwar ist eine ganz komische, ganz schwierige Sache, weil man nämlich nicht weiß, was passiert. Es hat einen Malaspina gegeben, den Cesare Malaspina, den ich vorher nannte. Der hat um 1604 angefangen, in erheblichem Umfang falsche päpstliche Münzen zu drucken, hatte aber das kaiserliche Münzprivileg und wurde sofort vom Papst gefangen genommen. Aber ehe er ist dann der Haft entflohen, ist nach Prag gegangen, hat sich in Prag verteidigt und nun wurde die Sache erst schwierig, denn er sagte, ich habe ja nicht nur kaiserliche, nicht nur päpstliche Münzen gedruckt, ich habe auch spanische gedruckt. Und nun wurde es dem armen Kaiser warm, weil er nicht gewusst hat, was jetzt passiert. Er hat dann, es gibt ein Reichshofratsgutachten, wo es heißt, es passiert ja gar nichts. Wenn der falsche Münzen druckt und die sind genauso mit Gold und Silber gemacht wie die echten, dann können die Spanier gar nichts dagegen haben. Das heißt, es ist im Offensichtlichen damals nicht klar gewesen, dass eine falsche Münze die Währung durcheinander bringt. Also diese Reichshofratsgutachten sind ein Spaß für sich, aber bei dieser mit dem Don Sirio in Correggio, da war man inzwischen so weit, dass man wusste, was los war. Nach dem Oñate-Vertrag, während der böhmischen Wirren und zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, war offensichtlich Reichsitalien etwas aus dem Wiener Blickfeld geraten. Die Instruktion für den neuen Plenipotentiarius, den Herzog von Guastalla, 1624, gab Ferdinand II. Selber zu, dass nach dem Tod des Kaisers Matthias alles zum Schlechten geraten sei. Dem Herzog wird sein Sohn zur Hilfe beigegeben. Die Beauftragung der beiden ist eine Folge des Reichshofratsgutachtens von 1621 und die Instruktion behandelt nun besonders lang und eingehend das Problem der Falschmünzerei. Schon um die Jahrhundertwende war ein Malaspina, das habe ich gerade erzählt, wegen Falschmünzerei angeklagt und verurteilt worden. Aber man scheint dieses Problem nicht in den Griff bekommen zu haben, denn ohne Instruktion an den Herzog von, an den Herzog von Guastalla spricht von einem Strom schlechten Geldes, der von Italien in das Reich gehe. Viele kleinere Vasallen, von denen einige gar nicht das Münzregal besäßen, würden sich hier bereichern. Nun rächte sich hier eine von den vielen Maßnahmen Rudolfs II. Zu Geld zu kommen. Er hat nämlich in Italien das Münzregal ziemlich großzügig gegen eine erhebliche Summe verkauft. Und das ist offensichtlich ist im Dreißigjährigen Krieg ein erheblicher Teil der Münzverschlechterung von diesen italienischen Münzstädten ausgegangen, die sozusagen die Konjunktur ausgenutzt haben und viel schlechtes Geld gedruckt haben. Die Instruktion an Guastalla trägt ihm ausdrücklich auf, hier Ordnung zu schaffen, und zu diesen Münzverfälschern zählt nun auch der Fürst von Correggio. Er scheint aber erst nach dem spanduanischen Erbfolgekrieg damit aufgeflogen zu sein. Es kam 1623 zu einem Prozess, der dazu führte, dass Don Sirio in der Verwaltung des Lehens abgesetzt wurde. Er musste eine Strafe von 300.000 Gulden zahlen, die völlig unmöglich war, die er nicht aufbringen konnte. Auch diese Summe ist von den Spaniern gezahlt worden, die damit praktisch in den Besitz des Lehens kommen. Dieses Verfahren war nicht unbedenklich und Kaiser Ferdinand II. Rechtfertigt dieses Vorgehen vor seinem Reichshofrat mit dem schweren Zeitgeschehen. Die Bedenken des Reichshofrats gingen in allererster Linie dahin, man dürfe die Familie des Don Sirio nicht in Verzweiflung stürzen. Und in diesem Gutachten ist ein, was ich zum ersten Mal gesehen habe, ein langer Absatz drin, dass der Kaiser für das Wohlergehen seiner Untertanen verantwortlich ist und einen Untertan, der sich schuldig gemacht hat, auch wenn er sich schuldig gemacht hat, nicht vor die absolute Not stellen könne. Der Reichshofrat wollte daher auch die Strafe nur auf 60.000 Gulden beschränken. Merkwürdigerweise haben die Spanier darauf bestanden, die Summe auf 300.000 Gulden festzulegen und haben dann selber die 300.000 Gulden gezahlt. Die Verpfändungsakten wiesen dann einen Wert des Lehens von über 600.000 Gulden aus und das führt 1638 zu einem neuen Prozess. Die Kommission unter Pyro Maria Gonzaga hat zum Ärger der Spanier eine eingehende Aufstellung der Werte und Einnahmen des Lehens zusammengestellt. Es ist 1638 ein vom Reichshofrat ausgehandelter Kompromiss zustande gekommen. Der Sirio Correggio wurde die Verwaltung des Lehens genommen. Das Lehen wurde mit allen Werten den Spaniern verpfändet. Dafür hat Don Sirio mit seiner Familie eine Apanage bekommen, die ihm ein Leben in Venedig ermöglichte. Diese Apanage kann nicht sehr hoch gewesen sein, aber sie war so hoch, dass die Familie wenigstens leben konnte. Als Don Sirio im Oktober 1645 starb, bemühte sich dann sein Sohn Maurizio um die Rückgabe des Lehens. Das scheitert am Protest der Spanier, die das Lehen nun gegen eine Ablösungssumme für Don Maurizio 1646 zugesprochen bekommen. 1660 verkaufen dann die Spanier schließlich das Lehen an Modena, als ihr Interesse in Italien erlischt. Ich will nur versuchen, aus dem Ganzen ein Fazit zu ziehen. An dem Schicksal des Lehens Correggio spiegelt sich die Schwierigkeit der kaiserlichen Lehensverwaltung in Italien. Hatte Kaiser Rudolf II. Am Ende des 16. Jahrhunderts eine Politik getrieben, die einem Ausverkauf der Reichsrechte sehr nahe kam, So beschritt er mit der Mission Garzweiler einen neuen Weg. Es stellte sich aber bald heraus, dass eine Verbesserung der Justiz im Konfliktfall mit den Spaniern nicht zu erreichen war. Die Belehnung Johann Sirius mit Correggio gegen die Rechtslage von 1614 ist dafür ein ganz klarer Beweis. Erst der Oñate-Vertrag von 1617 hat dann eine Wende geschaffen. Das weitere Schicksal von Correggio verläuft in den vom Reichsrecht vorgezeigten Bahnen. Sowohl die Verleihung an Don Sirio wie der Prozess gegen ihn wegen Falschmünzerei liefen in Wien und sind in Wien mit einem sehr mühsamen Verfahren durchgeführt worden. Die Spanier waren allerdings stark genug, eine Höhe der Strafe zu erreichen, die Correggio in ihre Hand brachte. Der Reichshofrat erreichte aber, dass die Familie des Verurteilten gesorgt war. Die Spanier übernahmen zwar 1646 das Lehen, ihre verzweifelte finanzielle Situation zwang sie aber 1660, das Lehen an Modena zu verkaufen. Das geschah in dem vom Reichsrecht vorgezeichneten Weg. Von dieser Zeit an steigert sich der kaiserliche Einfluss in Italien. Praktisch mit dem Frieden von 1659, mit dem Pyrenäenfrieden, ist Spanien in einer solchen Krise, dass es dem Kaiser langsam gelingt, ein Recht nach dem anderen zurückzukaufen. So ließ sich am Schicksal eines Lehens die allgemeine Entwicklung der Beziehungen der beiden habsburgischen Linien zu Beginn des 17. Jahrhunderts aufzeigen. Es gibt hier eine Politik, die durchaus auf die große Politik zurückgewirkt hat, denn der Streit zwischen den beiden habsburgischen Linien hat zum Teil erhebliche Formen angenommen. Im Dreißigjährigen Krieg haben beide Linien zusammengearbeitet, das läuft aber nach 1648 völlig auseinander. Und nach 1648 hat der Kaiser mit einer Intensität, einer Klarsichtigkeit, die ich nicht geglaubt habe, in Italien ein Relais nach dem anderen wieder zurückgekauft, hat die spanischen Rechte zurückgedrückt und nach 1714, nach dem Frieden von Utrecht, ist Reichsitalien so stark in der Hand des Kaisers, wie es vorher nie gewesen ist. Es kommt ja dann der Ausdruck auf Heiliges Römisches Reich, deutscher und welscher Nation, also deutscher und italienischer Nation, der damals von vielen und häufig gebraucht worden ist. Ich bedanke mich. E borsista Mainz e quindi può essere tramite anche naturale per la traduzione. Ecco, ed eventuale. Ecco, la discussione è aperta. Ci sono interventi. Dal mio punto di vista io non sono affatto competente nella materia, rimane questo panorama per me completamente nuovo che viene aperto appunto da questa vitalità dei feudi imperiali nell'età moderna, che è una cosa normalmente ignota insomma, ecco, in Italia, insomma, questo tipo di presenza. Ecco, che... Es gibt einige Arbeiten, aber nur ganz wenige. Über die dorischen die doriaschen Lehen gibt es etwas. Die einzelnen, ja. Zu Singuli. Und es gibt diese, ja, wie heißt das gleich wieder? Ich habe drei Arbeiten festgestellt, aber es sind ganz wenige. Moderne Arbeiten, also neue. Ja, ich bin wirklich inkompetent sopra questa cosa, ma sono rimasto colpito da un passaggio della relazione del professor Haitin, che forse ho capito male, ma se ho capito bene mi sembra molto importante. Cioè, la funzione di polizia, le poliziai funzioni che i feudi vengono a giocare in questa, opera, in questo obiettivo di salvaguardia delle vie di comunicazione che l'impero si propone. Ecco. Questo intervento dell'autorità suprema nel regolamentare una questione così moderna e così importante come è la sicurezza dei traffici, mi sembra un segno di grandissima appunto modernità, cioè cioè una caratteristica, un carattere che di solito viene attribuito allo Stato moderno, insomma, no? A questa nuova forma costituzionale che è lo Stato moderno. Invece sembrerebbe qui che la stessa funzione, ecco, una funzione analoga di modernisierung, di sicurezza, di mantenimento della pace e della sicurezza dei rapporti, sia propria anche dell'antica struttura feudale, seppure organizzata attraverso cioè il Consiglio Aulico dall'impero. Insomma, ecco. Vorrei sapere, se ho capito bene, se è vero, se è possibile già attribuire all'impero una caratteristica di questo tipo oppure no. Das ist im 16., 17. und 18. Jahrhundert verschieden. Es ist in der, nachdem die Spanier in die Oberherrschaft über Italien hatten, in Mailand und Neapel, haben sie anfangs die Sache etwas, gibt einen Ausdruck, etwas schleifen lassen, das ist vielleicht ein schlechter Ausdruck, und sie haben dann aber mit äußerster Härte diese Burgen, die irgendwelchen Räubern und Banditen Zuflucht gewährten, zerstört, haben aber nur die genommen, die in der Nähe ihrer Nachschublinien lagen, also der Straße Rom-Genua, der Straße Genua-Mailand und der Straße Genua-Turin für die, wie heißt das, Burgund, also für die, im 17. Jahrhundert haben dann, nach 1630, hat dann der Kaiser sehr viel härter durchgegriffen und hat eine ganze Reihe von Lehen, von Vasallen abgesetzt und es entweder einem anderen, einen Verwandten gegeben oder überhaupt das Lehen neu vergeben. Es gibt etwa 7-8 Fälle, was dazu geführt hat, dass offensichtlich die Rechtssicherheit also größer wurde. Und während der österreichischen Herrschaft ist die Sache ganz anders gemacht worden. Die Schwierigkeit lag ja darin, dass zum Beispiel der Großherzog von Toskana nicht nach, was sagen wir jetzt, Santo Spirito oder wie diese Lehen hießen, Soldaten einrücken ließ, sondern an der Grenze war Schluss. Und die Banditen haben sich dann da zurückgezogen. Und da haben der Kaiser ein ausgerechnet hessen-darmstädtisches Regiment, das ist sehr komisch, weil ich ja in meine Universität Darmstadt ist, hat ein hessen-darmstädtisches Regiment nach Italien gelegt und hat da Ordnung geschaffen, und zwar mit rigorosester Hand. Und hat dann einige Herren aufgehängt und dann war ziemlich bald Schluss. Es ist aber immer ein Problem geblieben, wenn es sich nicht um eindeutige Verbrechen handelt, also eindeutiges Verbrechen ist Mord, ist Raub, Überfall. Wenn es sich aber jetzt handelte um Entführung irgendeiner Dame, oder dann war die Sache sehr schwierig, denn dann, ob das Verbrechen war, war die große Frage. Nicht? Diese Fälle sind in Wien dann verhandelt worden und war sehr schwierig. Also Entführung ist halt der Nachfrage, aber na, was kann man noch nennen? Es gibt so. Falschmünzerei kommt übrigens immer vor. Davon allerdings hat ja einen sehr interessanten Aspekt hier zusätzlich bereichert. Wir wissen ja seit einiger Zeit schon, dass seit Ende des Zweiten Weltkrieges durch die Forschungslage, dass die Spanier mit besonderer Vehemenz dann im Ausgang des 16. Beginn des 17. Jahrhunderts eben die Nachschubwege über Genua und über die Straßen eben vorliegen. Mailand hinauf in ihre Hand und ihre Kontrolle bekommen wollten. Und hier ist eben diese Burgenpolitik, die Erlebenspolitik, doch ein Aspekt, der, wie mir scheint, bisher nicht dementsprechend beachtet wurde. Können Sie dazu irgendeinen Kulminationszeitraum angeben? Wann ist das besonders stark durchgeführt worden, dieses Brechen der Burgen? Das Brechen der Burgen ist unter Maximilian II. Und da weiß ich nicht. Das ist ganz früh. Also in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da sind die Spanier eigentlich am härtesten. Unter Rudolf II. Gibt es zwar viele Konflikte, der Rudolf II. War ja ein etwas eigentümlicher Herr. Also, ich weiß, der wird Ihnen kein Begriff sein, aber es ist ein unter den Habsburgern eigentlich der merkwürdigste. Ich weiß nicht, ich habe mit Ihnen ja schon über Rudolf gesprochen vorhin. Vielleicht in diesem Zusammenhang, Sie werden es ja kennen vom englischen Historiker von Robert Evans, das Buch über Rudolf II., das erscheint jetzt auch bei Styria in deutscher Übertragung. Damen und Herren, wenn vielleicht die deutsche Sprache leichter ist, kommt dieses Buch jetzt heraus und das wird uns unser Bild weiter ergänzen, besonders eben in richtig auch meinen in dieser Hinsicht, dass Rudolf auch auf finanziellen Gebieten ein sehr cleverer Mann gewesen ist, wenn man das so sagen kann. Und ich habe nur in Erinnerung, jetzt was mir gerade vor reingefallen ist, es gibt, Herr Rainer wird das auch kennen, von diesem Mosconi, einen geistlichen Herrn, ich glaube, der ist Erzbischof von Ferrara oder etwas gewesen, jedenfalls ein Privathistoriker, nicht? Der hat über die Nunziatur des Mechano publiziert. Meine Edition ist nicht sehr. Aber dass wir einmal die Dokumente miteinander haben, dann können wir genauso daraus ergänzen und weiter erschließen, dass für die finanziellen Geschicklichkeiten Rudolfs und, da glaube ich, sollte man auch sagen, seiner Kammerräte. Denn die mit ihm zusammen war, also die gewissen Leute, die haben natürlich sehr geschickt hier die Finanzen und eben auch was in Italienische anbelangt. Ausgeblendet. Ich wollte noch eine Frage machen. Sì. Ricollegandomi un po' al discorso che ha fatto il professor Schiera, cercando di vedere il problema un pochettino più in generale. Mi sembra che anche in questo suo referat ci sia il tentativo, di, come anche in altri lavori più ampi, di dimostrare il carattere statuale, il carattere di Stato che l'impero aveva, mentre una storiografia abbastanza tradizionale tende a vedere l'impero, a farlo equivalere all'anarchia, quindi all'opposto dello Stato. Ora il problema che si pone, secondo me, almeno a me che non sono un esperto di queste cose, è il seguente. I feudi italiani di cui lei ha parlato si inseriscono all'interno di questo quadro, di questo disegno politico statale che ha l'impero, che sembra avere l'impero, si inseriscono in maniera solamente strumentale, subordinata, cioè primo per il controllo delle vie di comunicazione, come è stato accennato adesso, secondo, mi sembra di vedere, di capire dalla sua relazione, per l'estrazione di un certo surplus monetario, di una certa finanza, che però aveva delle dimensioni abbastanza ridotte, tutto sommato. Oppure non si inseriscono anche in una visione più generale a cui lei accennava alla fine, cioè il discorso dei rapporti tra Austria e Spagna e quindi dei rapporti tra le due grandi potenze dell'Europa meridionale, perlomeno, o due delle grandi potenze dell'Europa in quel periodo. Forse sarebbe interessante che lei approfondisse un pochettino questo aspetto del problema. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Es gibt in der letzten Zeit, in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland eine Verfassungsgeschichte des Alten Reiches. Und ich selber habe dabei sehr viel mitgewirkt und immer behauptet, das Rechtssystem des Heiligen Römischen Reiches habe die Existenz ganz kleiner und ganz großer Staaten nebeneinander garantiert. Nachdem ich Reichsitalien seit 15 Jahren anschaue, muss ich sagen, das ist Unsinn. Es ist nicht das Verfassungssystem, denn das ist in Italien genauso. In Italien, schauen Sie, diese Lehen von den Malaspina haben zum Teil 200, 210 Feuerstellen, sind also ganz, ganz klein. und sind das, was man in Deutschland die Reichsritterschaft nennt. Also verfassungsmäßig ist in Reichsitalien nie irgendetwas entwickelt worden. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Wir kennen keinen Teil der Reichsverfassung für Italien, sondern der Kaiser hat in Italien als Lehensherr frei geschaltet. Er ist beschränkt worden durch die Spanier in dieser Zeit, die ich jetzt behandelt habe, die ihm vieles nicht erlaubt haben. Aber eine Verfassungsgebung kam nicht zustande. Und nun haben im 18. Jahrhundert, am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts, haben die Medici und die Savoyen versucht, Kurfürsten zu werden. Eine weitgehend unbekannte Sache. Und dieses ganze Italien, Reichsitalien, in das Reich hineinzubinden. Und der Kaiser war nicht abgeneigt, das zu tun, weil er ein katholischer Kurfürst war, aber es ist nicht gelungen. Im Grunde haben diese kleinen und kleinsten Herrschaften verhindert, dass Italien ein Staatenbund geworden ist. Das, glaube ich, kann man sagen. Also una federazione. Aber positiv kann man es kaum formulieren. Nicht, es gibt eine Reichsstadt, eine große Genua, nicht, es gibt die kleinere Reichsstadt Lucca, die beide ungeheuer darauf Wert legen, dass sie Reichsstadt sind, dass sie also vom Kaiser direkt abhängen. Aber ausgenützt haben sie das eigentlich nie. Sie sind nie sie haben nie versucht, am Reichstag eine Stimme zu bekommen, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Das letzte Mal sind die italienischen Vasallen am Reichstag von Lindau 1517 aufgetreten. 1517. Und dann sind sie nie mehr aufgetreten. Sie haben aber im 18. Jahrhundert Privilegien erreicht. Also sie sind auf den Reichstagen, auf den Wahlkongressen aufgetreten und haben sich Titelverbesserungen, Münzregale, Zölle. Und das nimmt zu. Ich kann aber bis heute nicht sagen, wieso. Und ich kann auch nicht sagen, was eigentlich da dahinter steht, denn es ist natürlich, zum Teil waren die gar nicht durchsetzbar. Nicht dieser ein Vasall mit 400 Untertanen kann nicht plötzlich einen Zoll über eine Brücke einrichten. Das geht nicht, weil die alle anderen sagen, bist verrückt, kommt nicht in Frage. Aber es ist eine Lehensordnung, die perfekteste Lehensordnung ist, weil nichts anderes da ist. Und das ist eigentlich von der Rechtsgeschichte her das Interessante. Aber es ist sehr mühsam, weil nämlich das Allermühsamste ist, es gibt das italienische Recht. Das ist allerdings sehr ähnlich dem Reichsrecht. Aber es gibt das spanische Recht, es gibt das spanische Lehensrecht. Und die Spanier haben sich ja geweigert, ein anderes Recht als das spanische Recht anzuerkennen. Das heißt, die haben in Mailand die Prozesse nach spanischem Recht geführt. Und die spanische Lehensordnung hat die weibliche Erbfolge. Was also ganz komplizierte Situationen in dem Moment gibt, wo die Spanier ein Lehen in die Hand bekommen. Und das ist eigentlich das Schwierigste bei der ganzen Arbeit. Wobei die Arbeit sowieso schwieriger ist als der Ertrag. Wenn das Buch da ist, dann werden sie am Schluss alle nach 10 Jahren sagen, naja, ist nicht so interessant gewesen, das ist halt ein bisschen was gekommen. Aber ich meine, es ist eine europäische Beziehung, die man nicht kennt. Im Anschluss daran, wenn ich recht verstanden habe, sagten Sie, dass ein Lehenswesen perfekt ausgebildet gewesen wäre in der Zeit, nicht in Italien. Ja. Und unverständlich in Italien. Vielleicht muss man doch bedenken, dass in der Zeit und besonders in Italien zwischen Recht und Macht ein großer Unterschied ist. Nicht die Macht ist etwas anderes als das Recht. Und die versuchten dann die Machtverhältnisse eventuell noch abzudecken durch ein zusätzliches gesetzliches Mäntelherrn, sei es nun eine Belehnung, eine Investitur, die nicht viel kostete. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Und zwar, aber es ist jetzt schwierig zu antworten. Wissen Sie aus folgendem Grund. Es ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat der Kaiser Leopold I. erzwungen, dass sämtliche Vasallen neue Investituren eingehen mussten. Und der Verlust an Lehen, das waren glaube ich 7, das ist eine lächerliche Zahl, obwohl das ganz kleine Dinger sind. Ich meine, die allergeschicktesten waren die an der Südgrenze des Reiches, die, wenn sie mit der alten Autostraße von Siena nach Rom fahren, ist da auf einem Hügel ein kleiner Obelisk. Das ist die Reichsgrenze. Das ist die alte Reichsgrenze. Und an dieser Grenze haben es 5 Pferde gebracht, dem Kaiser zu sagen, ich bin päpstlicher Vasall, und dem Papst zu sagen, ich bin kaiserlicher. Und die haben praktisch ein völlig unabhängiges Leben geführt. Aber die anderen sind nicht verschwunden. Und ich muss gestehen, ich weiß es nicht, warum. Ich meine, es ist natürlich passiert, dass der Großherzog von Toskana ein Lehen gekauft hat. Das ist natürlich passiert. Aber dass er es besetzt hat, das kommt nicht vor. Das wäre ja, denn die Verzeichnisse in Wien sind besser, wie ich geglaubt habe. Ich muss mich selber korrigieren. Also es ist, man möchte annehmen, oh Gott, was ist dieser kleine Burg da, der stirbt aus, man nimmt es und der Fall ist erledigt, das geschieht nicht. Aber ich weiß nicht warum. Ja, kann das nicht vielleicht auch mit der Achtung gewissermaßen vor dem Privatrecht und Privateigentum des Ancien zusammenhängen? Ja, es kann nicht. Nein, es kann nichts anderes sein. Rechtstitel, ne? Die waren, auch wenn das nicht viel verteidigt werden kann oder was, nicht? Ob man einfach nicht hingeht, man tut. Ja, ich meine, es ist natürlich, strittig ist die Geschichte mit dem Päpstlichen, mit dem Kirchenstaat, denn da. Ja, im Kirchenstaat, die meisten päpstlichen Lehen, die übrigens auch so eine Zahl von 200 erreichen, und einige Päpste sind aus solchen Familien hervorgegangen, die sind ja zum großen Teil Reichslehen gewesen, ursprünglich. Und das hat man also zu verdecken gewusst. Aber ausgerechnet Castel Gandolfo ist ein unzweifelhaft ein Reichslehen, ein altes. Und da hat man sich dann 1786 dann sozusagen verglichen. Der Papst musste es nicht zum Lehen nehmen, aber es war klar, es gehört zum Reich ausgerechnet Castel Gandolfo. Ich meine, es ist, um Ihre Frage, es ist natürlich im Kern ein Teil des Refeudalisierungsprozesses, von dem wir zu wenig wissen. Der ist in Italien da, er ist in Deutschland da, er ist in Polen da. Nicht nur diese, das wäre eigentlich meine These, diese Gebiete haben so politisch anders reagiert wie England, Frankreich und Spanien, dass dieses Gebiet ist unvergleichbar gewesen. Es ist unvergleichbar gewesen, dass wir, nachdem das einmal verschwunden ist, wir auf einmal in die Übernahme westlicher Verfassungsformen übergehen mussten, weil die Reichsverfassung gar nicht mehr, die war nicht mehr, die war nicht mehr zu rekonstruieren. Perché? Warum eine solche Differenz di questo tipo? Sie haben ganz andere Politik getrieben. Wenn einer im Reich Politik trieb, so war das in der internationalen Politik gar nicht mehr vergleichbar. Also um ein Beispiel zu nennen, während des spanischen Erbfolgekriegs geht es den Habsburgern sehr um Italien, also viel stärker, wie man lange geglaubt hat, aber ich glaube, das ist unseren Innsbrucker Kollegen bekannt. Und jetzt setzt sich durch wieder. Ja, aber da gibt es den Versuch, zu sagen, wir machen da Tabula Rasa, also Italien, diese Lehen verschwinden und es wird eine Art Fürstenbund. Denn das ist in diesen Ausgleichsverhandlungen 1709, 1710 drinnen. Und das kapieren die im Reich gar nicht. Sondern die im Reich sagen ja, wieso? Das gehört doch dem. Das kann dann nicht plötzlich weggenommen werden. Nicht nur die ganze Art der Politik, dann die Idee des europäischen Gleichgewichts. Das ist, glaube ich, das Klarste, wo man es klar machen kann. Das europäische Gleichgewicht ist eine Form der Politik, die den Frieden sichert, aber rechtlos ist. Wenn ich den Großherzog von Lothringen, also den Herzog von Lothringen nach Toskana schicken kann und ihn vertausche, dann ist sozusagen hier dann ist das die Rechtlosigkeit in Person, die, während es für den Frieden wichtig war, diese Gleichgewichtspolitik, war sie für das Reich gar nicht nachvollziehbar. Denn man hätte nicht sagen können, der Bayer bekommt jetzt, weiß nicht, Braunschweig und der Bayern kommt zu Österreich. Das war gar keine Denkmöglichkeit. Ja, es ist ja nicht in der Zeit, wo man dann mit den Niederlanden da. Ja, in dem Moment, wo ich gesagt habe, habe ich mir gedacht. Aber das war ja eigentlich derzeit schon. Ja, das ist schon. Geht es um Maximalwert? Durchaus im Bereich des Möglichen. Ja, was im Bereich des Möglichen, das glaube ich. Ich habe deine Zweifel. Also, ich meine, Sie haben recht, es wäre beinahe passiert. Es wäre passiert. Ja. Maximalwert ist mir der Erste. Ich glaube, es gibt auf österreichischer Seite in Untermarie Theresia, das heißt der junge Kaiser Josef II. Ja, der junge Kaiser Josef II., der wollte was anderes machen. Der junge Kaiser Josef II. Sagt Bayern gegen die österreichischen Niederlande, Württemberg gegen Toskana und Baden gegen Modena. Dann hätten die Italiener deutsche Dynastien gehabt. Eine, aber bei Maximilian haben wir das ja. Wenn das Lehrwesen so gut funktioniert hat und das Reich hier in Italien fast besser als in Deutschland, nicht? So kann man sie übertrieben da das legen. Können Sie sagen, wie hoch waren denn die Einkünfte des Reiches dann, die regulären aus Italien? Ja, das ist, ja, es gibt. Das wäre ja eine reale Basis ja. Für die Macht. Ja. Nein, da kann ich leider nur eine Antwort geben. Josef I. hat 1708 und 1710 eine Aufstellung seiner Einnahmen gemacht. Wobei ich nicht weiß, warum es die anderen nicht gemacht haben, aber jedenfalls hat er es getan. Und zwar als Kaiser, nicht als österreichischer Landesherr. Und da waren 2/3 seiner Einnahmen aus Italien und 1/3 kam aus dem Reich. Nur waren die alle auch nicht sehr hoch. Es ging insgesamt ging die Summe pro Jahr um die 25.000 Gulden, also eine an sich lächerliche Summe. Das ist bescheiden. Keine Summe mit ich wollte nur sagen, mit diesen Aufstellungen von Einkünften muss man sehr vorsichtig sein. Sie haben es ja selbst gesagt, ich weiß, aus dem 16. Jahrhundert hat man Einkünfte des Reiches für die Türkengrenze und so weiter festgelegt, den burgundischen Kreis und alle Kreise und zum Teil schon von Tirol ist nichts mehr gekommen. Ja, ja. Und von Burgund schon gar nicht. Das war ein Papier und nicht mehr. Da wurde beschlossen und so weiter, ausgerechnet dann von Reichstag und so weiter, gezahlt wurde von einem Gutteil der Verpflichteten gar nichts, oder nur ein kleiner Teil. Und ich fürchte, in Italien war es auch so. Und das Maximum, das der Kaiser herausholen konnte, war dann, wie Sie am Falcareccia schön gezeigt haben, dass man das wiederholen sozusagen einen meistbietenden Verkauf, auch wenn er eigentlich kein Recht hätte. Denn von einem haben wir gehört, der wäre lehensrechtlich gar nicht fähig gewesen, das zu kriegen. Ja. Denn er war ja so ein unerlaubter Sohn, nicht? Ja. Und der kriegt es aber, weil er mehr zahlt. Also was Geschäften und so, das wird herausgeholt, aber eigentlich bitte ich nicht mehr das Reichsmacht damit zum Ausdruck kommen. Der zahlt, überlegt sich natürlich auch, wie weit es wert ist zu zahlen oder mit den Spaniern gucken. Solange die Spanier die Macht hatten in Italien, haben wir auch gehört, haben Sie ausgeführt, ist ja nicht viel los. Nein, nicht? Und mit dem Absinken der Spanier, nicht, kann man sagen, also Beginn 17. Jahrhundert, fängt es langsam an Arbeitsgehen mit Spanien, einfach ein Erschöpfungszustand, na, da kann da der Kaiser in diesem Ding etwas nachrücken. Vorher nicht. Also, ich weiß auch, da gibt es ja Prozesse, nicht nur diesen Careccia, sondern auch andere, wie zum Beispiel Bigliano andere, Dorval oder wie das schon heißt, das zieht sich ja über Generationen hin. Ja. Ein Zeichen der mangelnden Macht, nicht, dass der Rechtsstandpunkt durchgesetzt wird. Und das heißt doch also, der Staat oder der Kaiser, wie wir das nennen wollen, war nicht im Stand dazu. Das fehlte ihnen einfach, die Macht. Nicht, dass die anderen Recht vorgeben, um ihre realen Verhältnisse zu festigen, das ist was anderes und das macht jeder kluge Mann. Also die Verhandlungen, was wir jetzt in die Türkenhilfe gerade angesprochen haben, das geht im 17. Jahrhundert so, die Kleinen bekommen einen, da wird der, also der Reichsfiskal wird über Land geschickt und diese vorne ist die abgedruckt, der Befehl, der Türkenhilfe zu geben, und hinten liegt in Mailand diese Abrechnung. Also aus jedem dieser kleinen Dinge hat er dann, ich weiß nicht, war 60 Gulden, vielleicht waren es plus 12 Gulden. Bei den Großen war die Sache ganz anders. Bei den Großen hat man eine Summe verlangt, die dreimal so hoch war wie die, die man kriegen wollte. Weil man sofort gewusst hat, das kriegt man nie. Dann ging es hin und her und das dauerte dann längst, war der Türkenkrieg vorbei dann kam so ein Viertel oder ein Fünftel von der Summe, ist dann gezahlt worden. Und auf diesem Weg ist eine Finanzverwaltung über Reichsitalien in Gang gekommen. Nicht, weil man ständig Steuern eingezogen hat, sondern weil man ständig Steuerausstände hatte. Nicht, weil das Ding, man wollte ja nicht verzichten. Man wollte sie kriegen, das Geld. Und da gibt es eine sehr dünn besetzte, aber es gibt eine Steuerverwaltung über das ganze 17. und 18. Jahrhundert, wo man immer wieder die Außenstände eintreibt. Das ist ja eigentlich schon schlimm, wenn man nur Außenstände eintreiben muss. Ja. Vielleicht ein anderer Vogel, das man berücksichtigen müsste, die Durchsetzungskraft der Gerichtsbarkeit, der Rechtsprechung. Aber Sie haben so gesagt, das ist eine von Ihren Hauptquellen, also sind die Abschlussprozesse zu zivilen und Kraft. Und inwiefern also können Sie ein differenziertes Bild erreichen? So? Dass ja. die Rechtsprechung sich durchsetzen kann. Also ich gebe Ihnen jetzt mal drei ganz kurze Beispiele. Das eine geht um eine Falschmünzerei, nicht in Correggio, sondern in der Nähe von Bologna. Da gibt es einen Reichslehen, da auch offensichtlich viel falsches Geld geprägt wurde. Das kam auf, es kam zu einem Prozess, das Lehen wird eingezogen und da haben die Spanier nichts dagegen gemacht, sondern das ist innerhalb von 5 Jahren ist dieser Prozess abgeschlossen. Der Mann hat sein Lehen los, ist nach Wien zitiert worden, ist in Wien im Turm gesessen und hat ganz schön abgebüßt. Der muss offensichtlich es zu unverschämt getrieben haben. Ja. Die viel schwierigeren Fragen sind natürlich die Prozesse, Erbschaftsprozesse. Das ist ja das meiste, was vorkommt. Ja, ja. Erbschaftsprozesse sind ja auch bei jedem Gericht der große Schrecken aller Richter. Und hier ist es natürlich so, dass die Partei, die unterliegt, sehr oft versucht, die Spanier zu interessieren, solange die Spanier da sind. Und dann ist keine Durchsetzbarkeit da. Dann wird es geteilt oder man macht einen Kompromiss. Wie überhaupt die Rechtsprechung des Reichshofrats ja nur in ganz wenigen Fällen Urteile sind, das meiste sind ja Kompromisse. Ja, die würden wahrscheinlich in den verschiedenen Familienrechtssystemen gespielt haben. Und ich meine, da hat man dann auf dem Kompromissweg, es gibt diesen einen langen Rechtsprozess einer Gonzaga, Familie in der Nähe von Mirandola, ich kann jetzt den Ort nicht genau sagen. Und da ist es am Schluss dann so, man sieht, man kommt nicht durch, der Prozess würde sehr lange dauern und dann ist ein Kompromiss, der auch von den Spaniern bestätigt wird. Und dieser Kompromiss wird auch durchgeführt. Und der dritte Fall ist vielleicht es gab einen österreichischen Hofrat, der hat plötzlich ein italienisches Lehen geerbt. Und der gute Mann hat also das Dümmste gemacht, was man tun konnte. Das lag bei Turin, er ging zu den Savoyern und sagte, bitte, ich möchte mein Lehen haben. Dann haben die Turin, der Herzog von Savoyen, hat ihm gesagt, sehr einfach, das kämpfen wir dir frei. Die haben frei gekämpft und bekam es natürlich nicht, sondern jetzt saßen die Savoyer drin. Und dann starb dieser Mann und die Österreicher haben es offenbar, der Kaiser hat es offenbar nicht mehr gewusst. Und sein Sohn ist dann als Vagabund herumgegangen, ist als Galeerensklave auf dem türkischen Schiff gewesen, eine abenteuerliche Geschichte, kam zurück nach Wien. Und nun sagt er, dieses Lehen gehört mir, lieber Kaiser, da ist die Lehensurkunde, ich möchte es wieder haben. Und dann kriegt er als erstes ein Armenrecht. Er kriegt also, es wird ihm also der Dekan der juristischen Fakultät, ist auch wieder der Dekan, der das machen muss, ist ein langer Prozess und er hat dann tatsächlich sein Lehen gekriegt. Gar kein Zweifel, er hat sein Lehen hat er und zwar in einer relativ schnellen Zeit bekommen. Aber es gibt natürlich, um das vierte Beispiel zu nennen, auch etwas, was also wirklich nicht mehr skurril, sondern komisch ist. Ein Kardinal, Gott, der Name kommt mir jetzt nicht, ein Kardinal hat für seinen Bruder beantragt den Reichsfürstentitel. Man sagt ja, so einfach ist das mit dem Reichsfürstentitel auch nicht, der muss ja irgendeinen Besitz haben. Und dann hat er einen Besitz am Genfer See, der ein altes Reichslehen war. Und diesen Besitz kauft in der zweiten Generation, 1573, kauft der Herzog von Savoyen. Besetzt ist, das Lehen existiert nicht mehr, aber die Familie nennt sich immer noch Principe von dem. Und die stirbt aus. Der Kaiser verleiht das Ding nochmal, lässt sie dafür eine große Summe zahlen, auf einmal kommt der Besitzer und sagt, das gibt es ja gar nicht mehr. Ist ja nicht mehr vorhanden. Und nun war ein großer Prozess, ob er das Geld zurückgekriegt oder nicht. Er hat also vor dem Reichshofrat geklagt und hat also nach langem Hin und Her, hat er sein Geld zurückgekriegt, vielleicht musste aber den Titel abgeben. Also der Titel erlosch dann auch. Der Titel hat dann der Savoyer übernommen. Das heißt, es ist im Grunde genommen, die Durchsetzbarkeit ist da vorhanden, wo die Spanier nicht eingreifen. Und das kommt natürlich sehr häufig vor, weil die Spanier in vielen Gebieten kein Interesse hatten. Um Mailand hatten sie große Interessen, um Genua, in der Lunigiana hatten sie Interessen, aber so in der Gegend von Modena, also in der, auch an der Adria-Küste, wo es auch Reichslinge, wahnsinnig sehr interessant. Haben Sie feststellen können, dass der Reichshofrat für Italien so eine Art mögliche letzte Appellationsinstanz war für Rechtsstreitigkeiten? Ja, das ist, ja, das ist natürlich noch ein sehr positiver Aspekt, nicht? Ja, also es war die letzte Instanz. Nicht? Man hat, also Prozesse sind, es gab Prozesse, die geführt worden sind, also an den am Ort selbst, von dem Vasallen. Dann war die nächste Instanz, wo er sich beschweren konnte, der Untertanenprozess kommt das häufig vor, der Plenipotentiarius. Und der Plenipotentiarius hat dann mit dem Rückhalt Reichshofrat entschieden und dann konnte es noch einmal an den Reichshofrat gehen. Aber das kam häufig vor, dass es auf diesem Weg zum Reichshofrat ging und die Untertanenprozesse, die ja mit das Interessanteste sind, sind nur also so kompliziert oft, dass man manchmal gar nicht weiß, um was es eigentlich geht. Es sind Beschwerden, wobei der Kaiser selten als mit harter Hand den Vasallen bestraft, wohl aber lange Ermahnungsschreiben gibt. Und dann kommen so nach drei Beschwerden von Untertanen, kann das unangenehm werden. Nicht? Dann wird dem Vasallen eine Strafe aufgebrummt und das hat man nicht gern gehabt. Denn man hat dann der Nächste hat die Investitur nicht mehr bekommen, bevor die Strafe nicht gezahlt war. Und das war das Druckmittel. Und war es, oder ist Ihnen auch etwas bekannt geworden, dass neben dem Reichshofrat als oberste Appellationsinstanz da auch schon mal päpstliche Gerichte an die appelliert wurde? Ja, das kommt nur vor bei diesen Lehen an der Südgrenze. Da kommt es vor. Aber, das kommt vor auch. Ja. Also bei diesem einen Malaspina-Falschmünzerfall, da ist er vor das päpstliche Gericht zitiert worden, weil er päpstliche Münzen geprägt hatte. Und da hat der Reichshofrat aber mit einer Energie eingegriffen und hat den Mann, der musste in die kaiserliche Botschaft in Rom, der Malaspina, ist dann auf dem Kurierweg nach Prag gebracht worden und dem päpstlichen Hof wurde also gesagt, du hast da überhaupt nichts zu entscheiden. Das ist die kaiserliche Gerichtsbarkeit, hast du nicht einzugreifen. Es gibt ein paar Fälle, wo so auf diesem Wege. Ja, es gibt aber einen sehr merkwürdigen Fall. Es gibt diese Protestanten in Lucca. Und diese Protestanten. Ich habe nicht verstanden. Die Protestanten in Lucca. Ja. Es gibt also die aus der Zeit, also die tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert stammen. Die also von, und die haben eine kleine Kapelle gehabt. Und da haben alle Päpste immer wieder versucht, diese Protestanten aus Lucca zu vertreiben. Das ist ihnen nie gelungen, weil der Kaiser sich erklärt hat, er sei der Schutzherr und es gebe den Religionsfrieden. Dass das gelungen ist, ist mir ein Rätsel. Aber das hatte, und das war für Lucca sehr gefährlich, weil der Großherzog von Toskana immer wieder die Aktion übernehmen wollte und natürlich dabei Lucca einnehmen wollte. So wie bei Siena. Ja. Aber in Lucca gibt es die Gemeinde, ich habe es also mal nachgeprüft, gibt sie noch. Es gibt noch eine ganz kleine, uralte, inzwischen also sehr... Na wie, ist die lutherisch, aquitisch oder valdensisch? Lutherisch natürlich mit valdensischem Einschlag. Das ist. Ich glaube, es hat der Benrad zum ersten Mal mit Untersuchungen, nicht über die, auch über die Gonzaga, die Julia Gonzaga war es, eine vom Luthertum stark beeinflusste Dame hingewiesen auf diese Luca-Episode. Eine praktische Frage. Ja. Nicht, Sie haben gesagt, dass das Archiv des Reichshofrats für den Reichspotentiarius in Mailand war, nicht? Ja. Und das wäre dann zugrunde gegangen bei der Flucht zu Beginn des spanischen Erbfolgekrieges. Und dann schreiben sie aber wieder, dass ein gewisser Herr Salvatore Pugliesi das Plenipotentiararchiv in Wien benutzt hat. Also es gibt in Wien ein Plenipotenzarchiv Aber dass die eigentlichen, also das sind die Berichte des Plenipotentiarius an den Reichshofrat. Die sind in einem eigenen Bestand da. Das ist eigentliche Plenipotentiar hier für Italien war in Mailand, ist da gestanden, ist auf der Flucht dann irgendwie zugrunde gegangen. Es ist für das 18. Jahrhundert vollständig. Ja, aber bis 1702 ist sozusagen weg. Und da gibt es nur den Schriftverkehr des Plenipotentiars mit dem Reichshofrat in Wien. Und dadurch ist er erhalten geblieben, indirekt. Ja, wissen Sie, die Akten des Reichsplenipotentiarius für Italien in den von Jahren von 1604 bis 1809, warum 1809, weiß ich nicht, sind 5 solche Fascikel. Das ist nicht sehr viel. Mhm. Und in Mailand ist dieses 18. Jahrhundert, das geht nicht in diesen Raum. Mhm. Das ist ein Riesenarchiv. Und noch eine Frage, gibt es mehrere Reichsplenipotentiare? Sie meinen außerhalb von Italien? Ja, oder nur den für Italien? Ich glaube, es gibt nur den für Italien. Es gibt bei den, ja, das ist eine gute Frage. Moment. Es gibt bei den Wahlen für Bischöfe, ja, heißen sie manchmal Potentiarius. Ja, ich weiß nicht warum. Es gibt einen Wahlkommissar, der den Titel Potentiarius hat. Also aber ich glaube auch fürs 18. Jahrhundert. Ja, fürs 18. Jahrhundert. Aber sonst ich glaube, in der Zeit also gibt es nur einen für Reichsitalien, nicht? Und Reichsfiskal? Der Reichsfiskal sind Juristen. Zum Teil sind sie Doctores Juris ut Iusque. Davon gab es anfangs 3, am Schluss sind es 4. Das sind sozusagen die Ausführenden, die herumreisen. Also 4 Reichsfiskale. Ja. Ab wann sind es 4? Die 4 sind sie ab der österreichischen Zeit, also ab 1720 herum. Und vorher sind es 2. Das Fiskal. Für Italien. Für Italien. Und das Fiskalarchiv, das ist sehr traurig, das ist in Pisa verbrannt. Es gab ein eigenes Fiskalarchiv, ich weiß, was drin war, aber da war es im 18. Jahrhundert ein Brand gewesen, das ist in Pisa kaputt gegangen. Sie sind Kommissäre oder Offiziere? Sie sind Kommissäre, Sie sind Offiziere. Es sind immer italienische Fürsten. Also entweder Herzog von Massa, der Herzog von Guastalla. Wie eine Kommission vom Reichshof. Oder die Conte glaube ich, wie sagt man? Beccaria. Beccaria. Also die von dem berühmten. Eine Frage noch, wegen der Prozesse beim Herrn Reichshofrat. Können Sie da für eine bestimmte Zeit sagen, wie viele Prozesse in etwa waren und wie viel davon Italien betreffen? Ja. Oh Gott, das habe ich mal gezählt. Ganz gleich, aber wenn es damit man. Nein, es sind im 16. 5% waren oder 10 oder weniger oder mehr. Es sind, also insgesamt liegen dort etwa 5000 Prozesse. Und von diesen 5000 sind 2/3, grob gesprochen, also italienische Betreffe angehend. Und jetzt wiederum auf die Jahrhunderte, das hat für mich sehr, sehr verwundert, es ist ungefähr gleich. Die Prozesse nehmen nicht ab und nehmen nicht zu, sondern sie sind, also ich meine, es ist, eine Zunahme ist am Anfang des 17. Jahrhunderts da. Da sind es einmal mehr, aber auf das Jahrhundert angerechnet sind es dann etwa dieselben. Also von 5000 etwa 400? Nein, das sind viel mehr. Das sind pro Jahrhundert waren es ungefähr 800, zwischen 800 und 1000 Prozesse, die geführt wurden. In Wien. 800 bis 1000 Prozesse pro Jahrhundert. Pro Jahrhundert, ja. Für Italien. Für Italien. Und wie viel waren insgesamt ungefähr? Also in diesem Reichshofratbestand, lateinische Expedition, sind es etwa 5000 Prozesse. Also siehst du dann, dass immerhin 15 bis 20 Prozent? Ne, mehr. Von 5000, das sind ja in diesen 3 Jahrhunderten, sind das ungefähr 3000. Die Hälfte. 15 bis 20 Prozent, nicht? Nein, es ist mehr als 50 Prozent. Es sind 60 Prozent etwa. Es gibt ja die deutsche Expedition. 800 pro Jahrhundert. 800 bis 1000 pro Jahrhundert. 5000 sind insgesamt, nicht? Sind insgesamt für das 16., 17., 18. Jahrhundert. Ach so, das sind, glaube ich, Jahrhunderte. Nein. Die Prozessakten in der deutschen Expedition sind viel zahlreicher. Ungefähr 10-fach, 20-fach. Das habe ich nie angeschaut. Ich weiß nur, dass die Wiener Archive stöhnen. La situazione di Trento in questa. Ja, Principato Vescovile. Das ist ja die Trento und die Grafschaft Arco hier in der Nähe. Das sind Grenzfälle, die gehören ja eigentlich zum Reich. Und zwar, nicht zu Italien. Trento hat ja Sitz und Stimme am Reichstag in Regensburg. Und der Graf Arco hatte auf der Grafenbank, auf der schwäbischen Grafenbank einmal einen Sitz. Aber der ist ihm verloren gegangen. Aber Trento ist in der Reichsverfassung drin. Das ist etwas anderes wie die Reichsitalien, die in der Verfassung keinen Sitz haben. Die Reichsgrenze im Süden war Arco, oder? Ja, Arco. I confini a nord di questa distribuzione di feudi imperiali. Ach, im Norden? Ja, das ist natürlich... Sono... Fino alla Miglia? Das ist schwierig, ich weiß nicht. Bis Emilia, bis zum Po, oder? Nein, denn Mailand ist ja Reichslehen. Das Herzogtum Mailand ist Reichslehen, es ist Reichslehen, es ist dann im Norden. Piemont ist Mantua. Mantua. Also das geht viel weiter nördlich, also Verona. Mandola, Pitigliano. Aber Verona gehört ja zu Venezia. Gehört ja zu Venedig. Ja. In der Zeit ist ja. Mailand, Mantua, Piemont, Savoyen. Ja. Mailand muss nördlich sein. Mailand muss nördlich sein. In questi processi ci sono testimonianze sulla vitalità finanziaria dei feudi, cioè quando si stabilisce una certa somma per l'eredità, eccetera, vengono fatte anche delle analisi sulle entrate finanziarie del feudo, cioè viene fatta anche una... Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Ob es in diesem Prozess auch Analysen, Berichte über die patrimoniale Konsistenz des Lehens selbst... Nein, le varie forme di entrate... Nein, das ist das... Per la storia locale italiana dovrebbe essere appunto una struttura sociale... Diese Lehensprozesse sind ja das Mühsamste, was es überhaupt gibt. Das geht so vor sich, es werden hier Zeugen befragt. Diese Zeugen werden durch einen Notar nach Mailand an die Plenipotenz geschickt. Die Plenipotenz gibt es der Kurier nach Wien weiter. Auch die Anfragen gehen auf diesem Wege. Und dann macht der Reichshofrat ein Gutachten, wie man diese Frage lösen könnte. Und dieses Gutachten ist oft bis zu 80 Seiten dick, ist ein ganz dickes Ding. Da ist die ganze Geschichte dieses Lehens drin. Was man von ihm weiß, was es wert ist, wie viele Einwohner es hat, wie viel Steuern gezahlt werden. Also die ganze Frage, das wird alles sozusagen erstmal ausgebreitet und dann kommt die Verhandlung darüber, wie man diesen Streitfall... Aber daher sind diese Akten für die italienische Regionalforschung, wären sie ungeheuer interessant. Das ist ein... Ja. Denn das sind unglaubliche Angaben drin. Ich meine, ob sie stimmen, ist die andere Frage, das weiß ich nicht, aber sie sind da. Einschätzungen etwa, nicht? Ja, es geht sehr viel zurück auf diesen Bericht Garzweiler, der sehr genau ist. Der, also da der Garzweiler wollte ja ein Steuersystem aufbauen. Er hat aber nicht mal so viel gekriegt, dass er selber leben konnte, nicht? Nein, er wollte aus den Feuerstellen, also nach den Feuerstellen, wollte er in Wien eine Feuer... und das hat nicht geklappt. Das hat schon bei ihm nicht geklappt und es hat dann später auch nicht geklappt. Aber im Grunde eine doch sehr moderne Überlegung, wenn man denkt, so ja. Diese nach Herd, Herd und Feuerstellen, was man doch in Westeuropa findet. Ja. Man hat dann, und diese Reichsfiskale, das darf man nicht vergessen, sind ununterbrochen herumgereist. Also das ist festzustellen durch die Berichte, die sie geben, dass sie also immer wieder die Gegend bereisen und den Befehl haben, zu korrigieren. Und, ich darf eine Kleinigkeit bemerken. Ich weiß nicht, hier im Manuskript in der zwei, drei kleine Irrtümer eingeschlichen, die man vielleicht leicht ausbessern kann. Auf Seite 8 haben Sie da den Neffen Ferdinand von Matthias, das war natürlich ein Vetter, nicht ein Cousin. Zwei, ein Cousin, das ist ein richtiger, das ist ein guter. Mit beiden Väter waren Brüder von Ferdinand und von Matthias, nicht? Das waren Vettern oder Cousin. Mit der Vater von Ferdinand war Karl und der Vater von Matthias war Maximilian II. Die beiden waren Brüder. Aber das geht durch die deutsche Historiografie sehr hartnäckig weiter, dass der Wespe ist. Denn der Matthias wird immer als alter, schwacher Herr dargestellt schon und der Ferdinand als schöner Jüngling. Und ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung recht, den Oniate-Vertrag, aber ich habe mich einmal damit beschäftigt, schon vor etlichen Jahren, und da ist es nicht, sicher nicht darum gegangen, um den Verzicht auf die Kaiserkrone, denn den konnte man im Oniate-Vertrag gar nicht festlegen, sondern es geht nur um den Verzicht der spanischen Linie auf Erbansprüche im habsburgischen Hausbesitz. Nein. Und die Spanier haben hier verzichtet auf Ansprüche in Österreich, in Böhmen vor allem. Und daraufhin erst konnte der Ferdinand dann König von Böhmen werden, aber nicht Kaiser. Und dafür musste die österreichische Linie spanischen Interessen entgegenkommen in Italien und wie der Kollege Stirner gesagt hat, vor allem auf dem Verbindungsgebiet zwischen dem spanisch-italienisch und den niederländischen Gebieten im Elsass. Denn das war die spanische Politik durch ein Jahrhundert, kann man sagen, dass man von Italien, wo man mit Finale und Piombino einen Zugang hat zu Italien, direkt von Spanien und behindert von England, nach Mailand kommt und von Mailand durch Graubünden, Veltlin und womöglich ins Elsass hinaus über die Vorlande, die Verbindung zu den Niederlanden und zu der Franca Condea und zum Herzogtum Burgund. Und hier mussten dafür die Österreicher entgegenkommen, den spanischen Vettern, und haben da ein bisschen nachgegeben in Italien, wo fast nichts zu verlieren war. Es waren nämlich keine Positionen, wie es da steht, sondern nur Rechtstitel, die schon nicht mehr real waren zum Gründen. Sie haben hier geschrieben, oder was weiß ich, keine Positionen. Positionen. Die Positionen waren keine mehr zu verkaufen, sondern nur eventuelle Rechtstitel. Die musste man nachgeben. Man hat ja sogar den spanischen Habsburgern mehr noch zugestanden und man hat sie dort auch in der Gegend von Triest entschädigt. Nur wurden all diese Bestimmungen, vor allem fürs Elsass, geheim gehalten, durften niemand gesagt werden, sind auch geheim geblieben, sodass niemand erfahren hat. Und durch die Ereignisse, die dann der 30-jährige Krieg gebracht hat, sind sie überholt worden und nie realisiert. Und im Gegenteil, durchs Absinken Spaniens im Laufe dieser Zeit ist auch in Italien dann eigentlich alles wieder in unseren Sinn ins Lot gekommen. Aber wie gesagt, auf die Kaiserkrone sozusagen haben die Spanier nie verzichtet, sondern nur auf Erbansprüche in Österreich und Böhmen. Weil die haben sie zu Recht gehabt auch. Also denn es kommt ja hier nach Matthias wieder keine gerade Linie zum Zug. Und daher melden sich die Vettern sofort aus Spanien, nicht? Und sagen, nein, von unserer Mutter haben wir auch hier Erbansprüche, wir müssen entschädigt werden. Und die kriegen es dort, wo es den Spaniern am Herzen liegt, im Elsass und in Italien. Nur ist natürlich auch Piombino ist nur den Spaniern zum Lehen gegeben worden. Es ist also auch nicht, es ist nicht spanisch geworden, denn das Piombino geben sie ja weiter. Das ist ja diese Afterlehen-Geschichte. Ja, bei den Besitzungen im Elsass ist es ja jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie der Autor heißt, aber in der Reihe der Veröffentlichungen der Gesellschaft für Neuere Geschichte ist doch etwas von Kunst über die Produktion der Band erschienen. Ja. Hast du den Namen jetzt präsent? Nein, den habe ich präsent. Produktion Royal, ein dicker Band. Der Reihe Veröffentlichungen der Gesellschaft für neue Geschichte. Und da geht es ja, was Herr Reinhardt angeschnitten hat, mit Elsass sehr deutlich hervor. Man hat keine Position gehabt, Erstens hat das dort niemand gewusst, dass das hier schon längst aufgegeben wird. Aber durch das indirekte und dann direkte Eingreifen Frankreichs haben sich diese Gebiete, diese Territorien in ein Schutzverhältnis zu Richelieu gegeben. Ein gewisser Schutz, denn die Protection Royale ist der Schutz des französischen Königs über fremde Gebiete. Reichs- und natürlich auch habsburgischer Besitz dazu war hier gemeint. Und damit geht der Übergang eigentlich ziemlich undurchsichtig weiter. Ja, wissen Sie, mit dem Schutz? Mit den Schutzverhältnissen. Die sind ja jetzt klarer geworden. Aber das ist ja der Versuch. Nicht in dem Mantuanischen Erbfolgekrieg wird dem Richelieu klar, dass der Kaiser in Italien ein Refugium hat. Mehr will ich nicht bezeichnen. Es ist also sehr zweifelhaftig. Und da versucht er ja, die Lehensordnung aufzulösen und durch ein Schutzversprechen des Königs von Frankreich zu ersetzen. Und da sind die Italiener nicht drauf eingegangen. Und der Kaiser, es gibt also einen Reichshofratsgutachten, der so, würde ich sagen, so sich die Hände reibt und sagt, der ist schön dumm. Wenn der ein Schutzversprechen gibt, dann muss er die ganze Zeit die schützen. Wir mit unserem Lehnsverhältnis, wir greifen dann schon auch ein, aber da ist dann dem inzwischen einiges passiert und dann tun wir ihn wieder sozusagen trösten. Aber dass wir deswegen Kriege anfangen, weil sich in Italien zwei in die Haare kommen, das kommt nicht in Frage. Jetzt ist der Unterschied zwischen dem Lehnsverhältnis und dem Schutzvertrag. Und der Schutzvertrag ist von Richelieu tatsächlich eine Zeit lang versucht worden, an die Stelle, in Italien, an die Stelle des Lehnsvertrags. Das ist interessant, das erinnert sich die Stein heißt jetzt zum Einfall. War aber Stein, ist natürlich viel komplizierter. Stein ist der Schutzvertrag ist natürlich sehr gefährlich. Nicht? Zum Beispiel Toskana und ein paar Mal aneinander geraten, dann müssen sie eingreifen. Nicht? Der Kaiser hat sich zurückgehalten und dann hat nichts getan. Nicht? Ich hätte eine kleine Frage. Bitte. Nein. Sie haben ja am Anfang gefragt nach Polizei, sozusagen reichsrechtlich in Italien, öffentliche Ordnung. Ja, Reichspolizeiordnung. Ja, also wie weit die in Italien sozusagen durch kaiserliche Maßnahmen direkt aufrecht oder betrieben wurde. Ich habe da eigentlich andere Erfahrungen gemacht. Anfang 17., Ende 16. Jahrhundert. Und da gibt es ja viele Banditen, zum Teil berüchtigte Banditen, so im österreichisch-italienischen Grenzbereich und teilweise auch dort im Kirchenstaat herum. Und da habe ich festgestellt, dass es eine Kollaboration gibt zwischen den österreichischen, venezianischen und kirchenstaatlichen Stellen zur Bekämpfung dieser Banditen. Man schreibt dorthin, dass der und der sich dort herumtreibt, man bittet, falls man ihn gefangen nimmt, auszuliefern. Aber ich glaube nicht, dass das ein kaiserliches Recht war, sondern ein territoriales. Polizei im territorialen Sinn. Nicht? Und da gibt es dann eine überterritoriale Zusammenarbeit, Kollaboration. Ja, dann schreiben hin und her. Bitten um Auslieferung, bitten um Hilfe, heute würde man sagen, gegenseitige Rechtshilfe oder Interpol, nicht? Ja, aber in questo periodo, cioè credo all'inizio del Seicento, credo che si verifichi questa contrapposizione fra le Reichspolizeiordnungen da una parte e invece le nuove Landespolizeiordnungen dall'altra, cioè il potere di la Polizeigewalt imperiale che nel 400 e soprattutto nel 500 era l'unica Polizeigewalt esistente, nel 600 incomincia a scontrarsi soprattutto in Germania con la Polizeigewalt dei Landesfürsten. Ecco, i quali incominciano a produrre Landespolizeiordnungen che hanno efficacia superiore, perché più capace di attivarsi, insomma, rispetto alla Polizeigewalt imperiale. Questo Bale, credo, abbastanza, insomma, Schmelzeisen l'ha usato bene per la Germania. Ecco. Questo credo invece non valga, non possa valere per la Reichsitalien. Ecco, nel senso che qui non ci sono dei, forse non ci sono dei Landesfürsten che hanno una Polizeigewalt dello stesso tipo di quella dei Landesfürsten tedeschi. Ecco, questo è un problema. Allora, credo che rispetto alla Reichsitalien, la Polizeigewalt dell'imperatore può continuare a svilupparsi con maggior vigore, con maggior forza, di quanto non accada rispetto alla Germania. Non solo perché i principi tedeschi sono prevalentemente protestanti e quindi insomma, è ovvio, e mentre quelli italiani sono cattolici, ma anche perché i principi tedeschi del 600 sono più principi dei principi italiani. Cioè il processo di formazione dello Stato moderno, nonostante tutto, anche in Germania è più avanzato ed è più solido di quanto non sia in Italia. E quindi in Italia c'è maggiore spazio per una persistenza del potere imperiale. Questo credo, è giusto, è possibile una ipotesi di questo tipo oppure no? Das ist mir klar. In Deutschland ist es, was es die größeren Territorien anbetrifft, vollkommen klar, Sie haben Sie recht. Die Polizeigewalt kommt in die Hände der Landesherren und die Landesherren sorgen für Ordnung in ihren Gebieten. Schwieriger wird die Geschichte bei den kleinen Gebieten, also Reichsritterschaft, Reichsgrafen und kleine Reichsfürsten. Nicht, da ist auch schon der Punkt da, dass man sich behilft, indem man einen anderen beauftragt, also einen anderen Fürsten beauftragt, dort für Ordnung zu sorgen oder eine Räuberbande auszuheben. Und das ist natürlich, das hat man in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, hat der Kaiser sehr oft die Spanier beauftragt, bis die Spanier aus den Lehen nicht mehr herausgingen. Nicht, dann wurde die Sache, dann war das also eine gefährliche Sache. Hat aber natürlich auch disziplinierend gewirkt. Weil natürlich auch der Vasall nicht unbedingt jetzt die Spanier in seinem Schloss haben wollte. Aber wenn er sozusagen, was ja vorkam natürlich, wenn eine Räuberbande sich in eine Burg festsetzt und der Vasall selber die nicht rauskriegt, dann war für den natürlich die Lage schwierig. Und dann sind sehr oft kleinere Fürsten der Umgebung zur Exekution des Spruchs des Reichshofrats bestimmt worden. Und da hat man sich sehr oft an die an so mittelgroße Leute wie den Herzog von Massa gehalten, die gerade stark genug waren, um das zu tun, die aber andererseits wieder vom Kaiser so abhängig waren, dass sie auch nicht das zur Vergrößerung ihres Gebiets benutzten. Aber das ist eine offensichtlich nicht immer wirklich gut funktionierende Sache, denn die Spanier haben, wenn es ihre Interessen anging, sofort immer eingegriffen, ohne Reichshofrat. Und haben sofort da für Ordnung gesorgt, wo sie das Gefühl hatten, dass da ihre Rechte in Gefahr kommen. Was ja natürlich, aber es gibt natürlich, was den östlichen, also den mittleren Teil Mittelitaliens anbetrifft, wo die Spanier kein direktes Interesse hatten, dass ihre Nachschublinien in Ordnung bleiben. Da ist es zum Teil tatsächlich sehr übel gewesen. Eine Zeit lang war die Rechtssicherheit da relativ gering. Natürlich hat ein größerer Fürst wie der Großherzog von Toskana oder der Herzog von Parma, obwohl Parma natürlich wirklich nicht sehr groß war, hat dann seinerseits oft über alle Bedenken hinweg eingegriffen und hat dort die Ordnung wiederhergestellt. Und das ging natürlich, wenn er sich zurückgezogen hat der Kaiser da nichts dagegen gehabt. Aber diese Durchsetzung der Sprüche des Reichshofrats sind natürlich ein ganz schwieriges Problem. Un'altra domanda, che cosa pensa lei della antica tesi di Otto Hinze sulla il fatto che esista, che si possono distinguere nell'Occidente due zone, di cui una è quella dei Kernstaaten e una è quella dei Randstaaten, e i Kernstaaten che sono quelli che vengono fuori dalla Splitterung del Regno Franco, dell'Impero Franco, costituiscono la zona di maggior in cui si sviluppa di più il feudo, in cui il feudo rimane più a lungo in vita, e quindi è la zona dell'Italia centro-settentrionale, ma è anche la zona della Taringia, insomma, la zona della Borgogna, la zona della Germania centrale, è la zona dell'impero, dell'Austria e così via, mentre i Randstaaten rappresentano gli stati dove il feudo o comunque il sistema feudale, il Landswesen, non riesce a radicarsi se non molto tardi e male, e quindi i Randstaaten sono la zona in cui lo Stato moderno si può affermare con le monarchie nazionali, insomma si affermano con maggiore solidità, eccetera, eccetera. Ecco, di questa antica, ormai quasi centenaria, secolare tesi di Otto Hinze, che spiegherebbe, credo, alcune cose rispetto alla politica imperiale, no, eccetera, la persistenza del potere imperiale nel centro dell'Europa. Ecco, qual è la sua opinione, se è possibile? Lehnsordnungen und diese Dinge passen da natürlich furchtbar schwer rein. Das ist eigentlich kaum, damit kann man mit dieser These kaum noch viel machen. Nicht, weil es ist auch nicht einmal Verfall. Also man könnte ja sagen, das Ganze zerfällt. Es ist ja nicht zerfallen, sondern es sind ja uralte Lehen, die sich erhalten haben. Nicht, man kann die berühmte Karte von Hölzle über den deutschen Südwesten, die sieht ja aus, dass man sich sagt, was ist jetzt da passiert, nicht? Man kann das als Verfall betrachten, aber es ist nicht Verfall, sondern es ist im Grunde genommen einfach das Erhaltenbleiben von alten Rechten. Dass ich da nicht, ich meine, das ist mir echt, ich kann es nicht genau erklären, ich kann nur sagen, dass es so war, dass sich diese kleinen Vasallen erhalten haben, ist eigentlich von der Machtpolitik her unbegreiflich. Und von der Randstaatentheorie kann man sagen, sind sie so unbedeutend, dass man sie lange Zeit gar nicht beachtet hat. Aber sie sind aber sicher für die Geschichte Italiens spielen sie keine Rolle, weil sie 1809 aufhören. Also so lange bevor der Einigungsprozess losgeht, sind diese Staaten weg, sind sie verschwunden mit Napoleon. Das heißt, sie haben auch in diesem Prozess eigentlich keine Rolle gespielt. Sie sind nur ein Refugium, ein Rest. Ich meine, ich habe jetzt da keine sehr schlaue Antwort gegeben, das gebe ich Ihnen gerne zu, aber es ist furchtbar schwer, darauf das auf diese kleinen und kleinsten Gebiete anzuwenden. Das sind doch mehr oder minder vergessene Rechtstitel. Ja, sie leben abseits der großen Funktionen, da kommt man mal auf. Also das Interessante ist, dass sie existieren, dass sie sich gehalten haben. Dass die Rechtsordnung doch so stark war, oh Gott, ich meine, im 30-jährigen Krieg hätte es doch 100 Möglichkeiten gegeben, in Italien Tabula Rasa zu machen. Das geschieht nicht. Bisschen weiter. Interessant, das ist eine kleine Frage, wieder nach Correggio zurückkehrend. Nun, Sie haben da erzählt, nicht dieser Johann Sirio Correggio war unehelich oder besser vorehelich, nicht? Zudem aus einer später morganatischen Ehe, also in allen und jeden halt, nicht vollwertig. Und dann heißt es, dass er dann die Investitur erhielt gegen eine erkleckliche Summe und den Fürstentitel und das Privileg der Primogenitur. Ja. Wissen Sie vielleicht, unter welchem Rechtsvorwand oder unter welchen gesetzlichen Basis er da auf einmal Fürst wird? Wurde er legalisiert vorher und dann noch promoviert oder was? Die Frage, ob uneheliche Fürstensöhne erben können oder nicht, ist ja in Italien zweifelhaft. Unter den glaube ich, 29 Fürsten, die dem Karl V. bei seiner Karwahl zur Krönung zum König von Italien gehuldigt haben, waren, glaube ich, drei eheliche Geburt. Und der Reichshofrat sagt, nach Reichsrecht geht es nicht. Aber die Spanier erkennen ihn an. Und sagt, unser Spruch ist nur, ob der ist nämlich wirklich, das ist eine interessante Frage, unser Spruch heißt nur, dieser Mann kann die Grafschaft Correggio bekommen. Wenn er sie bekommen kann, dann kannst du ihn auch zum Fürsten machen. Und wenn er das beantragt und wenn die Spanier das haben wollen, bitte. Also man ist gar keine juristische Diskussion eingegangen. Nein, also man sagt, kann das werden? Gut. Also er kann es natürlich eigentlich nicht werden, aber wir sind bereit, das zu akzeptieren. Aber wenn er akzeptiert ist, dann kannst du ihm auch den Fürstentitel und das Privileg der Primogenitur geben. Ich meine, es ist natürlich also ich würde sagen, ganz große Juristen. Denn der Reichshofrat heute lebt ja zum guten Teil für solche Juristereien und Haarspalterei. Und da, wo es einmal drauf ankommt, dann nimmt er dann die Tatsache. Ja, nimmt die Tatsache, ja. Also Sie meinen, es ist nachweislich keine Legitimation? Nein, nein. Es ist also nicht so, wie man bei... Ja, ich meine, das ist nicht Nein, nein, in dem Text kommt ja noch vor, dass der hat ja zwei Söhne gehabt, offensichtlich. Ja. Der kommt ja, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, der hat ja noch einen anderen gehabt, Maurizio oder so, nein, Maurizio heißt er glaube ich nicht. Und der andere ist nun aus einer... Hieronymus. Ist nun aus einer nie mehr ehelich, also diese Frau war, ist nie in, sagen wir, eheliche Beziehungen zu dem Correggio geht. Und da sagt man, nein, das geht aber nicht. Das geht nun gar nicht. Aber die Mutter von dem Syrio war offensichtlich eine Magd. Das war offensichtlich eine ganz einfache Frau. Ganz daneben. Das war so ganz daneben. Noch eine Frage. Nicht von jetzt rein juristisch, nicht olympisch und machtmäßig. Haben Sie irgendwelche Sachen gefunden bei diesen Akten des Reichshofrates, dass der König von Spanien Vasall des Kaisers ist? Ja. Das gibt's. Nein, nein, da ist der Philipp II. Sehr stolz drauf. Als Herzog von Mailand und so weiter. Ja. Nein, nein, es gibt eine Begründung, wie der Maximilian II. Stirbt, begründet der Philipp II., warum er sofort um die Belehnung von Siena, Mailand, das war das dritte. Das Finale bekommt er, aber nicht bei Finale. Aber Siena kommt er sofort ein und begründet das damit, dass die Reichsoberlehns, die Lehenshoheit des Reiches, auch für einen König von Spanien eine wichtige Sache ist und dass er als Mitglied des Hauses Habsburg in dieser Verbindung mit dem Reich leben möchte. Das ist ein ganz, ganz langer Brief, wo er das begründet. Was der Philipp III. Eben gar nicht tut. Der Philipp III., wie immer die zweite Generation, ist ja immer die Frechere dann oder die Kräftige. Der Philipp III. Sagt, nein, das ist uns. Da geht's ja, eigentlich eine umgekehrte Entwicklung, nicht? Wenn man denkt, dass der junge Ferdinand, der Bruder Karls V., ja? Ferdinand, dann später Ferdinand I., doch bei seiner ersten Inbesitznahme, wenn man so sagen will, der Wiener Hofburg, nicht? Dort ein berühmtes Tor, wo er dann den Titel des Infans Hispaniae et Archidux Austriae erlegt wird. Vorrangig, dass niemand Hispanier genannt werden und erst in zweiter Linie der Archidux zu sein, was er interessant ist. Dann später betont Wissler eben Archidux Austriae. Ja, und dass er betont, dass er ein Reichsfürst ist. Ein Reichsfürst, nicht ein Mensch. Natürlich, er ist ein Reichsfürst. Er hat es natürlich gesagt, aber er betont ja, ist ein Schweizer. Im Prinzip sind wir ja Schweizer. Aber ist ein Infanz Hispanier vorrangig. Aber er ist natürlich auch als Herzog von Mailand ist er natürlich Reichsfürst. Nicht? Aber er betont das und das war für mich sehr interessant. Weil dann gibt es ja weiter interessante juristische Spekulationen und protokollarische. Nicht? Ja. Der König von Spanien ist der Primogenitus des Hauses Österreich, ja, geht allen anderen vor. Aber als Vasall von Mailand und Siena geht er wieder hinter dem. Ja. Denn dort ist ja dann der Kaiser wieder voran, nicht? Problem ist nicht lösbar, nicht? Infanz Hispanier zuerst und dann kann einfach so auf die Hierarchie der Titel. Denn Infanz Hispanier ist ein Anspruch auf ein Königtum. Ja. Und das kommt vielleicht unter diesem Aspekt vor. Letztlich hat er sich natürlich immer. Das, Aber Sie haben es später nicht mehr gemacht. Sie haben es halt Infanz. Aber Ferdinand natürlich. Ferdinand, der ja doch zeitlebens Spanisch schon verdachte. Ja. Da gibt es ja dieses deutsche Schieferdäfelchen, was Klotzki ediert hat. Ja. Also ein kleines Hebel. Es muss maximal diese Größe haben, so aneinanderklappen. Ein Schieferkäferchen, auf den er mit einem Griffel eingeritzt hat, was er so, also Stenogramm, was er zu beantworten oder was er gerne für Probleme besprechen wollte, alles schon. Ich meine, was in dieser Korrespondenz zwischen den beiden spanischen Linien, die ich auf die italienischen betreffe, oder die italienischen durchgesehen habe, was da ganz ungeheuer stark ist, die Verstimmung geht ja nicht los über Italien, sondern die Verstimmung zwischen den habsburgischen Linien geht los über die Niederlande. Und zwar darüber, dass der Rebellionsfrieden in den Niederlanden nicht gilt. Das stimmt. Das steht auch im Religionsfrieden drin. Aber der Egmont zum Beispiel war Reichsfürst. Und da gibt es einen ganz scharfen Prozess Maximilians II. Bei dessen Verurteilung. Der sagt, das geht nun doch nicht. Du hast zwar recht, es ist nicht, also Religionsfrieden ist doch nicht, aber das geht nicht. Köpfen, und da ist der Philipp II. Ganz hart antwortet, das geht dich überhaupt nichts an. Das ist meine Sache, das ist mein Untertan. Und die Verstimmung geht dann sozusagen auf Italien über. Es ist also nicht der Weg von Italien nach oben, sondern von oben. Und dann reibt man sich immer an allen möglichen Dingen. Altre domande? Ringraziamo ancora. Continuiamo poi questa discussione.